herzlich willkommen bei Mumpitz und Glitzer Rewatch Sex and the City Staffel 2 Spezial. Hallo Nils. Hallo Chris. Wir haben heute wieder ein Spezial und irgendjemand hat hier irgendwelche komischen Seitengeräusche nicht deaktiviert. Und wenn ich wir sage, meine ich unsere Gäste, die wir und Gästinnen, die wir jedes Mal zum Spezial mit einladen. Mit dabei ist unsere Jana, unsere Zuhörerin. Hallo Jana. Hallo. Und wenn ich sage Zuhörerinnen, meinte ich tatsächlich, dass wir auch noch eine zweite Zuhörerin haben und auch eine Podcasterin, nämlich die Alex oder das A, O und O vom Satzsitz-Podcast. Hallo, Alex. Hi. Last but not least, sagt man doch immer so schön, haben wir natürlich auch wieder mal den Stefan dabei vom Sneakpod beziehungsweise vom Cocktail-Podcast. Hallo, Stefan. Hallo. Ich weiß, der das Mikro nicht leise gemacht hat. Ach. Erwischt. Ja. Einmal mit Profis arbeiten. Schlimm sowas, ja, ich sag's dir. Ja, apropos schlimm, Nils, hallo. Bitte? Ja, falls ihr jetzt gerade erst eingeschaltet habt und nicht die Pre-Show mitgehört habt, weil wir ja immer Livestream hust, dann fällt euch sicherlich auf, da wir ein bisschen Nils bashen werden und in dem Moment sage ich jetzt, Nils, kannst du bitte gleich dein Mikro leise machen, wir möchten uns gleich unterhalten. Okay, gut. Fangen wir doch mal an mit dem Feedback zur zweiten Staffel. Was haltet ihr von der zweiten Staffel, die wir dieses Mal aufgenommen habt? Positive, negative Geschichten, was hätten wir besser machen können? Wer möchte anfangen? Die Alex lacht, also Alex kann ja anfangen. Kicher, kicher. Ich wollte schon sagen, du musst uns aufrufen, sonst funktioniert das doch nicht. Ja, stimmt. Also genau, ich glaube, wir müssen ja jetzt erstmal auseinanderhalten, von welchen Staffeln wir sprechen. Also du meinst ja jetzt natürlich Mumpitz und Glitzer. Habe ich wieder mit größter Freude verfolgt. Alleine das hat mich ja hier rein katapultiert, weil ich ja Sex and the City eher ablehnend gegenüberstehe, aber euren Podcast so gerne habe. Und ich fand auf jeden Fall, dass ihr noch spürbar lockerer geworden seid und kann es immer weniger auf der Arbeit hören, weil ich noch mehr lachen muss, besonders wenn es um den Kleiderpart geht und ihr ja wirklich sehr treffsicher immer eure Top- und Not-Kleider, die gleichen Treffer habt, nur auf der anderen Seite quasi. Und ja, es macht einfach riesen Spaß. Ich kann gar nicht mehr ins Detail gehen. Vielleicht fällt mir gleich noch was ein. Und jetzt ist Jana dran. Oh, eine Meldekette. Das macht man in der Grundschule auch. Wie schön. Dankeschön. Ich muss mal Pipi. Achso. Das hat Herr Chris vorher gesagt, dass du das vorher machen sollst. Stimmt. Also, ja. Ähnlich wie Alex stehe ich Sex and the City tendenziell kritisch gegenüber, aber eurem Podcast stehe ich sehr positiv gegenüber. Und ja, ich höre euch wahnsinnig gerne und ich habe nicht so viele Folgen von allem gesehen und gehört, dass ich jetzt erste und zweite Staffel vergleichen könnte, aber ich weiß, dass ich möchte, dass es immer weitergeht. Und ich finde es sehr cool, wie der Podcast aufgebaut ist und ich finde es immer wieder faszinierend, wie ihr Sachen sagt, an die ich nicht gedacht hätte oder auch Sachen, denen ich was hinzufügen möchte, auf eine sehr positive Art. Und deswegen freue ich mich besonders jetzt heute dabei zu sein, weil ich jetzt auch wirklich was dazu sagen kann, was ihr sagt. Ja, jetzt ist Stefan dran, genau. Okay, ich freue mich immer, wenn die Mumpitz und Glitzer Musik losgeht und dann auch noch es rüberspringt zu diesem gesungenen Intro von Rewatch, weil es jedes Mal großes Vergnügen ist, euch beiden dabei zuzuhören, wie ihr euch dabei übertrumpft, zu erzählen, welche Situation ihr jetzt wieder besonders toll fandet, wie ihr euch gegenseitig basht für die Auswahl des besten Kostüms, so wundervoll uneinig und trotzdem so objektiv-subjektiv. Das macht einfach großen Spaß. Also die Stimmung, die ihr beide zusammen hinbekommt, das finde ich immer super. Also da freue ich mich jedes Mal drauf, wenn es losgeht und ich bin gespannt, was ihr heute alles raushauen werdet. Ich möchte kurz dieser Rede applaudieren. Aber nicht ins Mikro, das klingt nicht gut. Ich möchte kurz erwähnen, dass ich jetzt jeden Tag so beginnen möchte, dass Leute mir sagen, wie toll ich das gemacht habe. So dafür habt ihr jetzt extra eine Telefonline eingerichtet. Genau. Oh, danke, Stefan. Und zwar könnt ihr uns unter 069-348-75097 eine Nachricht hinterlassen. Und wenn ihr da mal anruft, wir versuchen zumindest jedes Mal, also alle paar Wochen mal einen neuen AB, eine neue AB-Ansage zu sprechen bzw. einzuspielen. Also es lohnt sich, bei uns anzurufen. Gibt es aktuell schon eine? Was würde denn kommen, wenn ich jetzt anrufe? Da würde Folgendes kommen, das schneide ich aber gleich raus. Ja, das haben jetzt die Zuhörenden nicht gehört, denn ruft einfach mal an unter 069-348-75097. Wie kann man sich die Nummer denn merken? Die Telefonnummer ist unten eingeblendet. Die muss man sich nicht merken, die gibst du einfach ein und dann speicherst du dir. Und jedes Mal, wenn dir was einfällt, dann rufst du da einfach mal an. Dadurch, dass es halt eine lokale Nummer ist, also eine Frankfurter Nummer. Und im Festnetz kostet das für die meisten ja nichts. Also wir haben ja alle Flatrates. Als Chris die zum ersten Mal eingerichtet hat, habe ich überlegt, über welche Infrastruktur auf meinem Telefon, welche App ich habe. Bis mir irgendwann aufgefallen ist, hey, das ist ein Telefon. Das ist quasi eingebaut. Total analog. Funktioniert verrückt. Super. Womit Telefone heute so ausgestattet sind. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja, und Jana hatte auch angekündigt, dass sie nach der Sendung mal anruft und uns was hinterlässt. Und das werde ich dann auch nochmal reinschneiden, und zwar jetzt. Hi, ihr coolen Rewatcher. Wie ihr hören könnt, rufe ich euch von einer Party an, auf einer Telefonzelle, in einer Disco. Ich wollte euch sagen, ich finde euren Podcast super. Ich fühle mich so in die 90er versetzt. Und I love it. I don't care. You're on a different road. I'm on the Milky Way. You want me down on Earth, but I am up in space. You're so damn hard to please. We gotta kill this witch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I love it. Macht weiter so. Ciao. Was? Außer sie hat es nicht gemacht, dann sind alle total traurig. Okay, das war jetzt gerade ein Zeitmaschinen-Moment. Ja, das habe ich jetzt auch verstanden. Die Zuhörer können natürlich auch gerne während der Sendung bereits anrufen und ihre Sprüche hinterlassen. Ruft uns jetzt live an. Es wird dann hinten. Das ist aber sehr komisch, weil wir keine Live-Zuhörer haben. Das funktioniert, glaube ich, nicht so gut, oder? Eben. Wie machen das denn andere? Nee, aber als Feedback-Möglichkeit ist das schon ziemlich gut. Wenn du nämlich jetzt gerade den Podcast hörst und denkst dir so, Alter, komm zum Punkt. Schnell Pause drücken, anrufen dann, Alter, komm zum Punkt. Zack und weiter. Oder man geht in die famosen Kapitelmarken, die der Chris wieder macht. Alle 40 Sekunden gibt es eine neue Kapitelmarke, weil dann irgendwas Neues passiert. Das stimmt nicht. Beim Rewatch ist es deutlich weniger. Also da halte ich mich wirklich zurück. Außer wir sprechen jetzt nochmal im Detail über bestimmte Punkte, wie zum Beispiel Beschneidungen oder irgendwelche Menschen, die wir gerade dort gesehen haben, wie zum Beispiel den Trump. Und, dann finde ich das immer ganz interessant, wenn man den dann im Hintergrund nochmal, Ich habe übrigens noch was, was noch in die Feedback-Runde gehört. Ich habe mir ja bei der ersten Spezialsendung, nicht was gewünscht, sondern hatte die Idee, dass ihr ja euer Feedback vielleicht noch genauer aufschlüsseln könnt. Ja, in der vagen Vermutung, es könnten ja nicht immer drei Standfords werden. Das ist natürlich Käse und ihr macht das ja außerdem so toll, wie es eben toll ist. Aber jetzt hätte ich einen Wunsch. Ich wünsche mir von euren Folgen Outtakes. Weil ich vermute, dass dann noch viel mehr gekichert wird, als vorne rum bei uns dann in den Podcatcher reinfällt. Ich will davon noch mehr hören. Ja, ich auch. Jetzt beschlossen. Ich überlege gerade, ich habe gar nicht den Eindruck, dass du so viel rausschneidest, aber es liegt wahrscheinlich auch an deinen hervorragenden Schneidekünsten. Ich kann mich jedenfalls an nichts erinnern, worüber wir dann während der Folgen sprechen, was nicht im Es geht nicht um Sprechen, es geht um Kichern. Mehr Kichern ist gar nicht mit dabei. Ja. Aber da kann ich gerne auch mal so eine 20-Minuten-Spur Kichern aufnehmen. Ich meine, ihr macht ja bestimmt da auch so eine Vorbesprechung. So wie heute hat man ja gemerkt, da kommt einiges an Outtake-Material zusammen. Also wir können schon sagen, also obwohl die Folgen ja meistens nur 20 bis 30 oder manchmal auch 45 Minuten lang sind, ist es so, dass wir ja zwei Folgen am Stück aufnehmen und meistens brauchen wir dann so 2 bis 3 Stunden dafür. Echt? Krass. So, um es so ein bisschen einzuordnen, ja. Ja, weil wir tatsächlich dann vorher ein bisschen quatschen, dann quatschen wir noch dazwischen, da funktioniert die Technik mal wieder nicht und danach reden wir tatsächlich auch quatschen noch so ein bisschen über andere Themen. Ja, aber mal gucken, ob wir das irgendwie reingewoben bekommen, ohne dass es dann irgendwie ein bisschen too much ist. Vielleicht könnte man das tatsächlich dann als Outtake-Spezialausgabe für die jeweilige Folge machen, die man dann halt aber auch nur bei den Rewatch-Podcast-Feed mitbekommt und nicht beim regulären, weil sonst wäre das, glaube ich, ein bisschen zu viel. Ich lasse mir was einfallen, aber das ist ein guter Hinweis. Habe ich auch gerade überlegt, so eine Folge mit Outtakes. Also, so. Du machst das dann ja, ich habe da ja nichts. Ja, aber wenn du die Outtakes jetzt, die Outtakes von der ersten Folge hören wollen oder hören würdest, das wäre, glaube ich, schon ein bisschen durcheinander, oder? Och, also ich würde das schon nach der Folge jeweils immer machen. Es wäre vielleicht gut, wenn sie möglichst sinnlos sind, dann ist es egal, von welcher Folge sie sind und wann man sie hört. Aber ich dachte, das ist schon unser Konzept für die Folge an sich, dass es möglichst sinnlos ist. Also, vielleicht sollten wir dann tatsächlich dann was Sinnvolles machen. Klappt es dann ja auch mal. Die tiefen Themen in den Outtakes. 2 bis 3 Stunden lang. Genau. Wir hören einfach gar nicht mehr auf zu podcasten. Das macht dann auch mehr Sinn. Ja, gibt es noch irgendwas, was ihr euch wünscht, was wir eventuell besser oder schlechter machen können? Ich würde an der Stelle nochmal, wo wir bei Alexandras Wünschen sind, sagen, ich habe ja die Folgen jetzt nochmal durchgehört und so enthusiastisch nach dem Spezial, die erste Folge der Staffel 2, wo wir uns überlegen, dass wir die Aufdröselung der Bewertung aufnehmen. Und ich glaube, explizit machen wir das dann aber den Rest der Staffel gar nicht. Das ist mir auch aufgefallen. Also wir, wobei ich es auch wirklich schwierig finde, also nach wie vor, dass ich vermische ja sowieso immer die Ebenen von Handlung und die Metaebene, wie alles gemacht wird und Kamera und so. Und es gibt Folgen, in denen ich total entfernt bin von der Handlung und das alles nur so auf mechanistische Weise von außen betrachte oder auch Schnitte toll finde oder Übergänge oder so filmische Mittel. Und dann gibt's Folgen, bei denen bin ich total in der Handlung drin. Deswegen finde ich das schwierig für jede Folge, das irgendwie so aufzudröseln. Nö, deswegen auch, auch alles super. So muss das ja sein. Und ich habe aber trotzdem gemerkt, dass ihr eben vom Gefühl her, glaube ich, es eher mal begründet. Also, und sowas entzückt mich dann immer sehr. Also, wenn ihr dann am Ende eben nochmal so ein Fazit zieht und dann auch sagt, auf jeden Fall 3 Punkte, weil alle hatten eine Story und die wurden auch zu Ende erzählt und am Ende war das noch ein Kreis, die hatten irgendwie was miteinander zu tun. Also ihr setzt das ja so dann nochmal in Redaktion oder lasst dann auch sogar mal ein Stanford weg, wenn das nicht passiert ist. Also ich glaube, es schwingt trotzdem mit rein, was ich damals meinte. Okay, super. Wir hatten ja, glaube ich, noch ein bisschen versucht, die Skala ein wenig zu verändern. Da hattest du ja auch in der letzten Staffel-Spezialfolge auch was erwähnt. Und wir haben, glaube ich, in den ersten 2 Folgen gemerkt, dass wir uns da total verzetteln. Und dann haben wir es einfach rausgelassen, weil das dann doch ein bisschen zu viel war. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das genau war. Aber wir haben es auf Wir wollten es irgendwie explizit aufdröseln, aber haben uns das halt in der ersten Folge vorgenommen, aber dann nicht gemacht. Ich hatte noch eine Rückmeldung beziehungsweise einen Wunsch, die indirekt mit Bewertungsskalen zusammenhängt. Ja. Und die aber nicht so sehr wie aufdröseln ist, sondern es ist vielleicht eher sowas mit einem Stempel oder 2 verschiedenen Stempeln. Wenn ich so grob zurückblicke auf das, was ich von euch gehört habe, dann bleiben mir viel in Erinnerung so Momente, in denen ihr irgendwelche Dinge, die gerade die 4 Protagonistinnen tun oder sagen, für absurd erklärt oder solche Fragen stellt wie, macht man das oder hat man das damals gemacht? Und das ist natürlich extrem witzig und ihr solltet das unbedingt beibehalten, Dinge für absurd zu erklären. Aber relativ häufig waren das solche Momente, wo ich dachte, nee, Moment mal, das ist jetzt nur eure Perspektive Und soweit ich weiß, seid ihr keine Frauen und schon gar keine Amerikanerinnen, die vielleicht irgendwie sogar Brüder aufgewachsen sind oder so. Also so im Sinne von Perspektivübernahme geht gar nicht immer und muss auch überhaupt nicht sein. Aber ich fände es cool, wenn ihr das sozusagen etwas expliziter machen würdet, sodass entweder der Stempel kommt, das hier ist absolut absurd, oder vielleicht ist es auch nur subjektiv absurd und nicht ganz so absolut. Also das ist eine Meinst du denn jetzt im Gesprochenen oder eher so, dass das im Blog dann sichtbar ist mit einem Stempel oder? Ach so, nee, das kann ruhig einfach im Gesprochenen sein. Okay. Genau, also so wie dieses eine Thema, wo Carrie dann irgendwie ganz zum Schluss ihrer Folge ihre Tage bekommen hat und wir uns gefragt haben, spürt man das dann so? Ja, richtig, genau. Also diese genau, da habt ihr es sehr explizit gemacht, da hätten wir gerne eigentlich mal die Perspektive von jemandem, der das beurteilen kann. Genau, und das könnte eigentlich an mehr Stellen vielleicht passen, dass ihr sowas sagt wie, wir wissen gar nicht, wie das für andere Leute ist. Das kann man dann ja wieder wunderbar verbinden mit der Telefonnummer. Richtig. Die wir jetzt haben. Also 069-3487-5097. Ruft anonym an und sagt. Kannst du die nicht mal einsingen, die Nummer? 069-3487-5097. Ruft jetzt an. Oh Gott, Ruf wie furchtbar. An. Stimmt, so einen kleinen 90er-Jahre-Jean. Ja. Naja. Ja, wer weiß, vielleicht kann man da was basteln. Oder irgendjemand 069. sendet uns tatsächlich ja auch noch so einen Jingle ein, den wir dann halt spielen können. Das wäre auch ganz gut. Das ist eine Aufforderung. Ja, super. Ja. Habt ihr das Menstruationsthema eigentlich irgendwann geklärt? Irgendjemand nicht, hat, glaube ich, ein Feedback geschickt. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber wenn du gerade so offensichtlich fragst, wie ist denn das so? Gut, dann oute ich mich als eine Person, die kein Problem hat, darüber in der Öffentlichkeit zu sprechen. Und eine Frau mit Menstruationshintergrund. Das durchaus, genau. Menstruationshintergrund gibt es. Also, die Szene, in der Carrie da auf ihrem Heimweg ist, sie spaziert da ja so lang und dann hört man aus dem Off, sie sagen, auf dem Heimweg bekam ich meine Tage oder so ähnlich. Ja. Genau. Ich habe diese Szene gesehen und aus meiner Sicht war klar, der Moment, wie sie da so lang spaziert, ist nicht der Moment, in dem sie merkt, dass sie ihre Tage hat. Auf keinen Fall. Denn falls es zu spüren ist, was durchaus passieren kann, aber nicht muss, aber falls es zu spüren ist, dann würde wahrscheinlich die Person eher irgend so ein Ach-du-Scheiße-Gesicht machen. Und nicht einfach nur weiterspazieren und denken, ah, das ist ja jetzt ein interessanter Gedankenanstoß. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ja, ich kriege gerade meine Tage. Das verändert natürlich alles, worüber ich mir seit Stunden Gedanken mache. Dieser Gesichtsausdruck. Und creepy Kinder beobachtet. Also der Gesichtsausdruck, den sie hat und die Haltung, wie sie ganz entspannt weiterläuft, passt nicht zu der Annahme, dass sie möglicherweise spürt, dass sie ihre Tage bekommt, finde ich. Okay. Sondern ich habe angenommen, sie wäre, also das ist eine Szene, sie geht nach Hause und aus dem Off berichtet sie von später, denn als sie zu Hause ankam, hat sie es vielleicht gesehen oder so ähnlich. Das war meine Annahme, die mir realistisch erscheint, was natürlich auch von anderen Leuten wieder ganz anders wahrgenommen werden kann. Okay, also um es mal so kurz festzuhalten für Menschen, die das halt nicht so wahrnehmen können, weil sie keine Menstruation haben. Ist das richtig? Ja. Egal. Spürt man das dann? Es ist möglich, aber nicht notwendig. Also es ist denkbar, dass sie es spürt, aber es ist auch denkbar, dass sie es nicht spürt. Okay. Das kommt drauf an und da möchte ich vielleicht jetzt nicht ins Detail gehen. Okay. Da muss ich mich kurz mal melden. Das hat mich am meisten gewundert, als ich euch dazugehört habe. Mumpitz und Glitzer hat ja mehrere Streams und also nicht nur aus dem Sex and the City Rewatch Stream, vielleicht auch umso mehr aus den anderen, wissen wir ja, dass ihr schon sehr, wie soll ich sagen, körpererfahrene junge Menschen seid. Und mich hat es absolut gewundert, dass ihr euch das ja wirklich ernsthaft auch gefragt habt. Also, dass ihr euch gar nicht vorstellen könnt oder also, ob man das fühlt oder nicht. Also, Körperflüssigkeit oder also, ist ja auch egal, ob man Mensch mit Menstruation ist oder nicht. So einfach vom, ja, da bin ich einfach drüber gestolpert. Fand ich interessant zu sehen, dass ihr da quasi so eine spürbare Pause gemacht habt. Ja, genau, weiter. Ich glaube, der Hintergrund war auch vor allem, weil das auch irgendwie in diesem Kontext so wirkte wie, plups, jetzt ist es raus, so, wie, keine Ahnung, wie als müsste man pupsen. So, so wirkte das, also als wäre das so extrem auffällig, also oder als würde man irgendwas fallen lassen. So wirkte das, finde ich, in dieser Szene. Und das ist irgendwie so, also so auffällig hätte ich mir das, oder so markant hätte ich mir das zumindest nicht vorgestellt. Nee, eben. Ich glaube, dass du es dir auch falsch vorstellst. Okay. Wenn sie den, das kann sein. Sie sagt ja den Satz, Zweifelsfall. Sie sagt ja den Satz, auf dem Heimweg bekam ich meine Tage oder einen ähnlichen Satz. Aber das bezieht sich nicht darauf, dass sie es auf dem Heimweg merkt. Okay. Genau, das finde ich auch ganz wichtig, vielleicht als Motto fürs Gesamte auch. Also, was du gerade angesprochen hast, Jana, ist ja auch wieder diese Perspektive. Also, guckt man das jetzt und will sich irgendwie reinversetzen und beurteilt man das, was da passiert, so richtig irgendwie persönlich und will es nachfühlen oder eben abstoßen? Oder, das macht ihr ja auch, ist es so eine Metaebene, eben eine fiktive Kunstsache, die man da bespricht? Das ist ja dann wie beim Bücherlesen, wieso fällt mir das jetzt ein, dass man eben da interpretieren kann, was man eben sieht oder liest oder eben das ja total persönlich nimmt oder nicht. Und wenn man da nicht komplett drinsteckt, dann ist man ja viel näher dran zu denken, Moment mal, die erzählt das doch jetzt einfach nach. Oder es ist eben, wird es in der Serie so präsentiert als Auflösung. Dann hat sie gemerkt, sie hat ihre Mens bekommen, aber das musste ja überhaupt nicht da passiert sein. Das ist ja einfach ein finaler Abschlusssatz, was eben nicht bedeutet, dass es zeitgleich passiert ist. Dann haben wir das einfach nur falsch verstanden. Ja. Weil ich habe das wirklich auch als so einen Zeitpunkt verstanden, in dem das passierte. Vielleicht, weil dann auch der Witz irgendwie größer war von dem Bild gegen den Satz oder so. Man könnte es ja auf die Spitze treiben. Es ist ja wahr, dass wir sonst Carrie das übersprechen sehen oder hören, was wir eben auch sehen. Also da passiert das, was sie spricht, irgendwie auch eben in der Rückblende. Ja. Aber dann stellt euch mal vor, Zoom auf die Toilette, Carrie, Hose runter oder was. Also die haben ja auch gar keine andere Möglichkeit, irgendwie als es so darzustellen. Ja. Das ist witzig. Nee, sie hat eine weiße Hose an und wir gehen nicht weiter drauf ein. Aber du hast recht, ja. Aber ich finde, das ist auch, was Spaß macht, eben zu hören, ach, stimmt, ihr könnt euch gar nicht in alles reinversetzen, was die da erleben. Und das ist dann auch wieder irgendwie interessant und unterhaltsam, wie es aus eurer Sicht sich darstellt. Ich finde, man kann sich ja auch in alles versuchen reinzuversetzen, aber ob es dann halt eins zu eins tatsächlich dann stimmt, da ist es halt immer so schön, wenn man dann tatsächlich dann Feedback bekommt oder mal nachfragen kann, ist denn das so? Und vor allem jetzt auch bei Sex and the City, man muss ja auch wirklich immer darauf achten, das wurde Ende der 90er aufgenommen, also Hint, Anrufbeantworter, das hat kaum einer mehr. Außer wir natürlich. 0693487590. Da finde ich das halt schon interessant, das nochmal so im Nachgang zu besprechen. Deswegen haben wir auch die Spezialfolge und fabelhafte Gäste und Gästinnen. So, genug geschleimt. Ich habe jetzt hier nochmal so eine kleine Zusammenstellung, wie beim letzten Mal auch, wo wir so ein bisschen über die ganzen Folgen hinweg unser Rating beobachten können. Und was ich total faszinierend finde, ich glaube, wir sind beim letzten Mal nicht so krass kritisch gewesen wie dieses Mal. Vor allem Nils hat, glaube ich, ganz am Anfang auch angefangen, sehr kritisch zu sein, warum auch immer. Denn wenn wir uns die Tabelle anschauen, die habe ich natürlich auch in den Shownotes verlinkt, die ist schon sehr huckelig bei dir. Ich weiß auch nicht warum, also die Staffel war doch toll. Ja, in weiten Teilen war sie ja auch toll, wie man dann an dem völlig ungefilterten 3-3-3-3 von 9 bis Folge 12 oder so sieht. Aber es gab schon auch wirkliche Abstürze. Ja, definitiv. Was aber auch interessant ist, wir haben ja TV.com auch nochmal mit einbezogen, also die Bewertung davon. Und nur die 16. und 17., also die vorletzte und die vorvorletzte Folge, wurde mit einer 2 bei denen bewertet. Was schon irgendwie interessant ist, weil, also so, okay, die fanden wir ja auch schlecht, aber da gab es ja auch zwischendurch so Ausreißer, wo ich mir dann auch schon die Frage gestellt habe, warum bewerten die alle so unfassbar gut? Also, Die haben eine schlechtere Skala als ihr. Das stimmt, ja. Wir gehen ja davon aus, dass es immer gut ist. Daher kann man das ja auch eigentlich. Also wir haben die TV.com ja, glaube ich, runtergerechnet. Ja. Ach so. Auf die Stanford. Also die haben, glaube ich, eine 10-stufige. Mhm. Und wenn man die dann so teilt und anpasst, dann kommt halt raus, dass die immer ganz knapp unter 3 liegen oder so. Genau, wir machen geteilt durch 3,3 und dann bekommen wir das Ergebnis. Aber man sieht halt auch wirklich in den normalen... Vielleicht musst du das mal anders rechnen, dass du das so logarithmisch... Ja, aber es kommt tatsächlich auf das Gleiche drauf raus. Die Abbildung zeigt schon mehr oder weniger das, was wir auch bei TV.com sehen. Also die sind wirklich sehr hoch bewertet gewesen. Wir können es ja mal auf einer logarithmischen Skala auftragen oder so. Eigentlich habe ich da auch keine Lust. Naja, aber wenn die sich zwischen 7 und 10 bewegen und ihr euch nur zwischen 1 und 3, aber ihr würdet eure 1 einfach auf die 7 mappen, dann geht's schon. Naja, du musst aber auch so sehen, dass wir gehen ja davon aus, dass die Serie gut ist und dass jede Folge gut ist. Es ist nur so eine minimale Abweichung. Und dann macht es wieder Sinn, dass die letzte und vorletzte Folge nicht so prall war. Eigentlich eh witzig, dass noch nie jemand von euch mal 1,5 Stanfords oder das so darf geben ich. Wollte. Du kannst doch nicht Stanford halbieren. Ja eben, das geht nicht. Der Arme. Oh, da weiß ich, was wir machen können. Also das wäre gibt man jetzt dann die mal obere so, oder die so ein untere Teaser Hälfte? Für die nächsten Staffeln. Er bekommt ja irgendwann tatsächlich mal einen Freund. Und die Hälfte davon könnte ja dann der Freund sein. Oh no. Seine bessere Hälfte, oder was? Ich gebe 2 Stanfords und eine halbe bessere Hälfte. Genau. Wie heißt der Freund? Wissen wir das schon? Ich wollte es nicht verraten, weil Elfen der haben keine nicht Namen. Stimmt, diese komischen Freunde, die heißen doch auch nie richtig, gell? Ja, ja. Hälften haben keine Namen. Ja, in dem Fall ist es anders, aber ich möchte halt nicht nein, spoilern. Auf keinen Fall. Wäre das ein bisschen... Du hast ja schon den Namen von Mr. Big gespoilert übrigens. Ich weiß. Niemand was? Hat's gemerkt. Ja. Was? Ja, es ist so noch witzig, nicht mal Nils, ich? Du hast es nicht gemerkt. Nein, hab ich nicht. Ich habe sofort Pause gedrückt und ganz auf Twitter geschrieben und der so, oh, whoops. Oh mein Gott. Jetzt müsst ihr alle nochmal suchen, in welcher Folge das war. Ich werde nichts weiter sagen. Ein Easter Egg. Ein wirklich verstecktes Geschenk an den aufmerksamen Hörer und die aufmerksame Hörerin. Ja, das Interessante ist, es gibt tatsächlich nur eine Folge, beziehungsweise... Verrate dich jetzt nicht, ne? Ja, nee. Es gibt die Sonne. Nicht bezogen auf unseren Podcast, sondern es gibt eine Folge bei Sex and the City, wo das dann auch nur erwähnt wird. Ansonsten wird es nie vorkommen, dass man den Namen von Mr. Big hört. Und sehr faszinierend. Ich habe auch damals schon nicht viele Folgen davon gesehen, aber die habe ich gesehen. Ich weiß, wie er heißt. Interessant. Ja, das ist bin auch ich jetzt der einzige Mensch, der nicht weiß, ich weiß Big es auch nicht. Stefan, also jetzt bin ich echt enttäuscht. Du als Sex and the City Fan. Ich habe den Film gesehen. Ja. Oh, jetzt habe ich es gespoilert. Egal. Nee, das hast du auch schon, daran kann ich mich sehr gut erinnern. Gut. Das hast du im Podcast erzählt. Also wenn man den ersten Film sieht, dann wird verraten, wie Mr. Big heißt. Nein, ist auch jetzt hätte ich den Namen genau, damit gesagt. Hast du noch nichts verraten. Das sagst du ja immer wieder seit der ersten Staffel, dass es im Film aufgelöst wird. Stimmt, stimmt. Nochmal zu der Abbildung. Du hast nur ein einziges Mal einen Stanford gegeben. Also, wenn du mich jetzt als überaus kritisch bezeichnest in dieser Staffel, dann möchte ich vielleicht, also ich meine, von 18 Folgen habe ich 3 mit einem Stanford bewertet. Und ich finde, einer, das geht eigentlich schon gar nicht mehr als ernsthafte Bewertung durch, oder? Ja, vor allem bei meiner Lieblingsfolge hast du nur ein Stanford vergeben. Das ist echt skandalös. Die Freakshow. Das ist unglaublich. Das ist, eigentlich ist das nicht zulässig. Aber ist okay, ich habe es gelassen. Ich habe es auch nicht umgeschnitten, obwohl ich kurz überlegt habe. Ich habe dir die 3 doch noch reingekratzt, damit du es umschneiden kannst. Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich diese Scheiße fand. Bezogen jetzt natürlich auf die Folge, nur Singles gibt man den Gnadenschuss oder they shoot single people, don't they? Noch ein anderer Punkt, den ich reinschmeißen wollte und euer Feedback erfragen wollte. Wir hatten ja jetzt einmal Marcel für 2 Folgen zu Gast. Wie fandet ihr das, dass wir so einen Gast mit dabei hatten? War das mal gut, war das schlecht oder sollte man das zukünftig auch mal mit anderen Leuten machen? Stimmt, das war auch ganz witzig, ja. Wieso eigentlich nur 2? Oder also war das so ein gezieltes Themenergänzungsmaßnahme? Nee, das war tatsächlich nur Zufall. Und wir nehmen halt, wie gesagt, 2 Folgen immer auf. Ja, genau. Er war zu Besuch. Der Marcel kam an und meinte so, hast du Zeit? Und ich habe gesagt, ja, eigentlich nicht, außer du möchtest Sex and the City nochmal mit mir gucken und dann einen Podcast mit uns aufnehmen. Ach ja, können wir machen. Ja, und das Interessante dabei war, er hat dann halt geguckt und ich habe ihm halt schon Stift und Zettel gegeben, damit er so Notizen macht. Ich meinte auch so, ja, schreib dir Zitate auf, schreib dir irgendwie Klamotten auf, die du gut und schlecht findest. Und die erste Folge guckt er sich die Folge an, schreibt, ich war so, okay, kann er sich das alles merken? Ich weiß es nicht. Naja, und dann habe ich ihm kurz mal meine Notizen gezeigt und dann hat er ganz große Augen gemacht und meinte so, können wir das kurz nochmal zurückspulen? Ich muss nochmal Sachen aufschreiben. So, ja, okay, können wir mal. Podcastet Marcel ja sonst irgendwo, oder? Nein, er war mal einmal bei den Fab Peeps dabei und dann ganz spontan mit dabei gewesen jetzt. Okay. Beim Rewatch. Ja, dafür hat es richtig gut gemacht. Also ist ja schon, wenn man ja sonst nicht podcastet, ist es ja nicht so leicht, da plötzlich zu sitzen und in so ein Mikro reinzureden und konzentriert zuzuhören und nicht einfach abzudriften und so. Fand ich gut. Ja, Jana macht das auch momentan ganz gut. Ja. Was ja mache ich gut? Sie hat gerade nicht zugehört, super. Ich habe getrunken geträumt. Ah, total entspannt. Ja, komm, bin ich wieder dran. Ich möchte sagen, was ich allerdings fand, als der Marcel dabei war, dass die Stimmung zwischen euch dann anders ist. Das ist ja für mich ein Grund, also ich höre euch auch mit Marcel oder mit anderen Gästen und vielleicht höre ich sogar die Folge, wo ich jetzt hier mit dabei bin, aber wenn ihr zusammen seid, dann habt ihr halt so eine ganz bestimmte Art miteinander umzugehen, was ich am Anfang auch schon gesagt habe. Und das ist halt dann anders, nicht schlechter, anders. Okay, ja, guter Hinweis. Mal gucken, ob wir das mal nochmal versuchen. Vielleicht habt ihr ja mal Lust, eine Sex in the City Folge zu gucken. Stefan, du wolltest doch eh immer mal eine Sex in the City Folge gucken. Das stimmt wohl. Der saure Apfel, in dem man dann natürlich beißen muss, ist, dass man tatsächlich eine Folge gesehen haben muss. Ja, also so schlimm kann es nicht sein, wie alle immer tun. Ich finde es immer. Nee. Also so euphorisch, also, wie ihr beide immer seid. Das muss toll sein. Wenn wir dich nach der zweiten Staffel immer noch nicht dazu gekriegt haben, eine Folge zu gucken, müssen wir nicht. Ich höre ja immer eure Folgen und das ist ja schon so unterhaltsam. Die können ja gar nicht so lustig sein, wie ihr sie immer macht. Weißt du, dann gucke ich das und dann denke ich mir so, ja, okay, ich verstehe halt die ganze Hintergrundstory vielleicht nicht richtig und dann gucke ich das und denke mir so, ja, okay. Aber wenn ihr mir das dann alles erklärt mit den Hintergrundgeschichten, richtig, die Hintergrundstories gibt es ja auch nicht. Mir gefällt das unheimlich, wie ihr mich mit dem Rewatch-Podcast animiert habt, wieder ein paar Folgen zu gucken. Ich dachte, eigentlich möchte ich das, glaube ich, nicht wieder gucken. Das war damals schon komisch genug. Aber mir macht es sehr viel Spaß, die Folge zu gucken und danach den Podcast zu hören. Und zu hören, ob ihr dasselbe sagt, was ich gedacht habe, oder was völlig anderes. Ja, genau so war es ja auch gedacht anfangs, dass man tatsächlich erstmal die Folge gesehen hat und danach mal bei uns reinhört und mit uns sozusagen dann nochmal so alles rekapituliert. Und ich finde das ja so problematisch an und für sich, weil bestimmte Themen, die da angesprochen werden, die werden da einfach in den Raum geworfen und man steht da so, wie zum Beispiel dieses eine Thema mit den zwei schwulen Pärchen, die Carrie mitten auf der Straße wieder treffen und sagen, ah ja, übrigens, du wärst eine super Leihmutter für uns. Möchtest du deinen Körper nicht irgendwie neun bis zehn Monate einfach mal für uns mal ausleihen? So, läuft doch. Und sie reagiert dann auch dementsprechend ein bisschen irritiert. Da passiert dann aber auch nichts. Da kommt halt höchstens noch ein Kommentar und dann ist man so auf sich allein gelassen. Und ich finde das halt immer ganz gut, wenn man dann im Nachgang noch so ein bisschen darüber quatschen kann. Weißt du was? Ich habe mir darüber nochmal Gedanken gemacht. Ich meine jetzt nicht thematisch, sondern über diesen Effekt, weil das ja in der Staffel ja eigentlich auch nichts anderes ist. Ihr habt ja auch ein paar Themen aufgelistet und da gibt's ja so einige Peaks, also so vielleicht beunruhigende Themen oder welche, die eben viel Redebedarf aufbringen würden und die aber eben einfach irgendwie davor kommen am Rande oder auch eine tragende Rolle haben, aber trotzdem ist es dann irgendwie fertig oder nicht gelöst oder auf so eine ja unbefriedigende Art und Weise so beendet, also irgendwie, wie man jetzt so sagen würde, kritisch beendet. Und ich habe da nochmal einen friedlichen Zugang dazu gefunden und habe gedacht, da bin ich wieder bei den Büchern. Ich meine, die sollen dich ja auch nicht immer einfach nur glücklich machen, sondern gute Bücher sind ja vielleicht auch welche, die dir eben diese Unruhe mitgeben oder irgendein Gedanke, der weiter in dir arbeitet. Und so könnte man es ja sehen. Also man ist damit nicht abgeschlossen und fertig, bekommt keine super Antwort oder überhaupt eine. Aber gerade deshalb, damit man es vielleicht nach außen trägt und mal weiter drüber nachdenkt oder mit Menschen drüber spricht. Ja. Willkommen. Ja. Ja. Wobei Themen ja selten tatsächlich offen gelassen werden, sondern um die Folge zu Ende zu bringen, gibt es dann immer irgendwie ein Ende und manchmal ist das halt scheiße. So. Und ja, es gibt ja auch Themen, die dann vielleicht wirklich offen gelassen werden könnten oder so. Ich muss zum Beispiel gerade an diese Folge denken, wo sie den Alkoholiker datet und wie sie damit am Schluss umgegangen sind. Das war, das war halt irgendwie unter aller Sau. Und da hätte man doch zum Beispiel, da hätte man ja sowas machen können, wie dass sie sich nicht mehr treffen oder sich nicht meldet oder ghostet oder was weiß ich. Und dann kann man da im Nachgang drüber nachdenken, wie das wäre. Aber sie hat es halt so, also die haben es so radikal beendet und dann ihn auch noch lächerlich gemacht und so. Das war schon krass. Ja, das Problem ist halt, dass die problematischen Themen ja oft mit einer zusätzlichen Figur, Person verknüpft sind, die eben dann nur mal auftaucht. Mhm. Und das Problem ist dadurch behoben, dass die Person wieder rausgeschrieben wird. Und das ist natürlich sehr bedenklich. Das ist wirklich furchtbar teilweise, vor allem jetzt bei diesen Menschen, der ein Alkoholproblem hat. Wäre es schon interessant, wie das jetzt weitergeht. Also die hat ihn ja dann nochmal richtig gebrochen. Also er war ja auf einem guten Weg. Ich meine, wenn du eine Sucht hast und schon so weit bist, dass du in eine Therapie gehst und schon mehrere Wochen irgendwie auf einem guten Weg der Besserung bist und dann triffst du jemanden und die Person bricht dich so krass und versteht das dann auch noch nicht und ist tatsächlich so unsensibel, wie Carrie ja schon ist. Das ist schon, wäre interessant, zumindest mal einen Nachgang was zu sehen. Also so ein Spin-off, aber ich glaube, das wäre dann vielleicht auch zu viel. The Drunken Diaries alle oder sowas, keine Ahnung. Nee, alle, so die gebrochenen Männer, und oh Gott, die Carrie so in Fahrtwasser hinterlässt. Jeder hat eine Folge. Carrie's Broken Hearts. Halt, genau. So eine anonyme Gruppe, die sich dann trifft und gegenseitig bespricht, wie sie drüber hinweggekommen ist. Also ein Spin-off in meinem Sinne, ich war ja tatsächlich ein Teenager, als ich die damals ein paar Folgen gesehen habe. Und wo ich mich immer so drüber fast geärgert habe, waren auch so Sachen, die so stehen gelassen wurden, aber nicht Sachen, die nicht zu Ende gedacht oder irgendwie mit so einem positiven Gedankenanstoß aufhörten, sondern Sachen, die auch so einen Stempel gekriegt haben wie das geht so nicht oder das macht man selbstverständlich so oder das war eine gute Lösung für das Problem X. Und wo ich immer dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass sie das jetzt so als Allgemeingültigkeit verkaufen. Und natürlich ist es gesund, so eine Serie mit einer gewissen Distanz oder auch mit Humor zu gucken. Aber mein Gedanke war immer, Gott, wie viele Frauen und auch junge Mädchen gucken diese Serie und nehmen diese Sachen als Tatsachen hin, die ich höchst problematisch finde. Und ja, das passiert anscheinend, also auch aus meiner heutigen, etwas erwachseneren Sicht passiert es, glaube ich, genau so. Also insofern wäre ich auch total für ein Spin-off und zwar von Leuten, die die Welt mit anderen Augen sehen als die vier Protagonistinnen. Wäre das dann nicht Girls? Vielleicht. Das haben wir ja schon öfter erwähnt. Ja, das wäre ja im Endeffekt jetzt Sex and the City gucken und dabei die ganze Zeit eigentlich nicht auf dem Monitor zu schauen oder auf dem Fernseher zu schauen, während man Sex and the City guckt, sondern man chattet die ganze Zeit. Das ist so das, was ich immer mitbekomme, dass die Leute halt überwiegend halt einfach nur chatten oder auf Twitter unterwegs sind, während sie irgendwelche Sachen konsumieren, ohne dass sie tatsächlich sich dann halt Zeit nehmen. Und das finde ich halt auch so interessant bei unserem Sex and the City Rewatch Podcast, dass wir tatsächlich im Detail gucken müssen, was für Klamotten haben die denn, was war denn das jetzt für ein Zitat, okay, das Zitat ging so und so, ich muss mir das mal aufschreiben. Also ich bin jetzt viel, viel mehr in der Serie drin als vorher, wo ich die dann tatsächlich nur so nebenbei gehört habe. Und auch diese ganzen Themen fallen mir jetzt plötzlich mehr auf, weil ich mich auch mehr damit beschäftige, wo ich vorher auch tatsächlich nicht gedacht habe, dass sie so unfassbar problematisch sein können, wie die Darstellung, die die Mädels dann nach außen hin produzieren. Ja, am erschreckendsten war ja wirklich, und das steht ja auch auf eurem Pirate Pad als Thema dieser, also das ist ja so euphemistisch formuliert, dieser Brummbär, also eben unter diesen abusive relationships, was für ein furchtbarer, furchtbarer Typ, und da wird ja eigentlich nie das Problem angesprochen oder auch, um jetzt wieder auf diese fiktive Ebene zu kommen, die sprechen da auch nicht drüber, irgendwie, da geht's ja irgendwie nie um den Typ oder dass diese Ehefrau, die den da eben hat, in diesem Haus völlig unterdrückt, nicht leben kann, ja, dass die mal über sich sprechen kann oder, ja, das passiert ja nicht. Nee, sie nistet sich ja im Endeffekt nur ein, ne? Also ich meine, klar ist eine Unterhaltungsserie, bla bla, aber irgendwie kann man das ja trotzdem unterbringen. Ja, aber auch als Unterhaltungsserie und wir hatten ja schon vorhin darüber gesprochen, dass die halt so Denkanstöße mitbringt. Das war einfach also auch so eine Folge, wo ich dann auch zum Schluss dastand und meinte so, wow, diese Frau tut mir jetzt richtig leid. Also sie ist jetzt wieder zurück zu diesen komischen Typen, der sie die ganze Zeit angebrüllt hat. Jetzt haben die einen Hund, jetzt brüllt er den Hund an. Ich weiß nicht, was besser ist. Okay, der kläfft jetzt auch. Das ist die Lösung. Das ist halt auch so ein Ende, was halt um der Folge oder um der Konstruktion der Serie willen so ein Ende ist, aber was halt eigentlich überhaupt nicht geht. Die muss halt raus aus dieser Beziehung. Und niemand hat da jemals mit ihr drüber gesprochen und sie erzählt, dass sie den ganzen Tag Tabletten nimmt und dass das nicht so schlimm ist. Und auch da redet nie jemand drüber, das fällt nur in so einem Seitennebensatz. Und am Ende geht sie wieder zurück zu ihm und er schreit jetzt den Hund an. Ja. Wobei, man muss ja auch bei den Mädels sagen, also wenn sie Probleme haben oder Probleme wälzen, sind sie entweder beim Frühstück oder sie sind abends irgendwie in einer Bar und trinken dann einen Cocktail. Bei diesem Cocktail-Thema, die sind ja auch dafür total bekannt gewesen, irgendwie permanent Cocktail zu trinken. Wir hatten jetzt in der ersten Staffel kaum irgendwie einen Cocktail mitbekommen. Und dieses Mal wurde mehr und mehr sichtbar, nicht nur, dass hier irgendwelche Brands von irgendwelchen Schuhherstellern irgendwie thematisiert werden, sondern auch diese Cocktail-Thematik. Und da hatte der Stefan auch was vorbereitet, und zwar der Cosmo, der dann sehr, sehr häufig mit in Verbindung gebracht wurde, ist ja auch etwas, was wir in dieser Staffel das erste Mal so vehement irgendwie in die Kamera gedrückt bekommen. Ich habe mich so gefreut, als ihr zum ersten Mal erzählt habt, und sie haben Cosmopolitans getrunken und Scotch, was eine krasse Kombination ist, finde ich. Inwiefern ist das eine krasse Kombination? Naja, so ein Cosmopolitan, gerade wie er jetzt quasi seit den 80ern mit dem Relaunch von dem Cocktail, quasi ist ja eigentlich ein alter Cocktail aus irgendwie den 30ern und ist jetzt in den 80ern wieder neu entdeckt worden auf Wodka-Basis, eher süßer, nicht so balanciert, schon fast Bonbon-mäßig und dazu Scotch zu trinken, was halt echt super rauchig und scharf und also es ist halt eine pure Spirituose mit 40% und dann noch echt knackig, das ist halt eigentlich was man nicht so oder was ich erwarten würde, was man eigentlich nicht so gerne zusammen trinkt. Also wenn ich gerne was was Süßes trinke, dann mag ich oft nicht noch was Knackiges nebenher, weil dann ist das Süße einfach viel zu süß, beziehungsweise das Knackige viel zu hart. Und die trinken das aber, oder in der Folge, wo ihr darüber geredet habt, trinken die das halt in Kombination. Also zusammen. Und das finde ich halt überraschend. Ich glaube, ich habe noch nie einen Cosmo getrunken. Du hast noch nie einen Cosmo getrunken? Ich schon. Ich glaube nicht. Okay, die nächste Folge nehmen wir bei mir in der Heimbar auf. Sex and the City Spezial 3. Und dann mache ich euch mal vorher ein paar Cosmos. Dann trinken wir einfach alles, was in der dritten Staffel getrunken wird. Okay. Challenge accepted. Die dritte Folge Spezial wird leider irgendwie ausfasern zum Ende hin. Das wird dann so sein wie so eine Schaltplatte, die irgendwie so in der Mitte einfach so von der Seite weggeschoben wird und dann hört man uns so ein Nils, hat jemand Nils gesehen? Ah nee, der krabbelt schon wieder hinten durchs Wohnzimmer. Ach so, ja gut, dann läuft's ja. Und der kichert die ganze Zeit. Ich glaube, der hat da noch was anderes drin. Wer sitzt denn da, kichert unter dem Schrank? Egal. Ich setze ja auf Singen, dass er singen wird, oder? Ja, das könnte auch passieren. Ja, sehr gerne. Jetzt trinke ich auch wieder. Stimmt, ja. Zu dem Thema von wegen Männerdarstellungen und Frauendarstellungen. Wie habt ihr das eigentlich empfunden, wenn wir jetzt über die Männer gesprochen haben? Also die waren doch unfassbar verstört, oder? Also das sind so übertrieben überzeichnete Persönlichkeiten, die aber irgendwie auch unterhaltsam sind. Also ich hatte den Eindruck, die Männer, die ihr beschrieben habt, sind halt deswegen so überzeichnet, damit sie bestimmte Situationen oder was darstellen. Und es scheint euch richtig viel Spaß gemacht zu haben, die Männer, also nicht nur auf die eine Art anzuschauen, sondern auch eben, wie sie in der Serie dargestellt werden. Ich empfinde die Darstellung manchmal gar nicht als so übertrieben, wie ihr sie dann beschreibt. Also ich gucke die Folge und denke, ja okay, der hat die und die Eigenschaft, das ist schon ein bisschen krass. Oder wow, jetzt hat er extrem reagiert, na gut, wird schon seine Gründe haben. Und dann beurteilt ihr das als total krass und denke ich so, naja gut, okay, so... Also es gibt schon ausgewogenere Persönlichkeiten, aber naja, es ist ja auch gut für die Handlung. Und dann finde ich, also es könnte auch noch extremer sein, aber ich finde es eigentlich immer so noch ganz realistisch. Vielleicht liegt das auch an mir und den Männern, die ich kenne. Du kennst wirklich sehr interessante Männer. Klauen die auch Bücher? Das fand ich, wie gesagt, nicht schlimm. Das scheint dich ja wirklich fertig zu machen, Chris. Ja, ich weiß nicht, also so Bücher klauen fand ich schon irgendwie absurd. Vor allem, er hat ja so billig Bücher geklaut, das ist doch... Ja, weil Kleptomane. Ja, ja. Nee, also ich muss tatsächlich sagen, solche Männer kenne ich gar nicht. Also ich kenne schon sehr komische Männer, aber so absurde Menschen, die wir da dargestellt bekommen, fand ich schon... teilweise auch problematisch. Wenn wir jetzt nochmal darauf eingehen, dass das junge Mädels sich anschauen oder sich angeschaut haben, die wachsen damit auf mit einem Männerbild, das ist irgendwie überhaupt nicht angenehm, glaube ich, wenn man das im Hinterkopf hat. Jein. Aber Nils, möchtest du erst? Ja, ich wollte nur sagen, ob man das überhaupt, also nimmt man das ernst oder nicht? Ich meine, Jana, du hast ja gesagt, dass du damit aufgewachsen bist. Ich war ja schon ein bisschen älter, als ich die Serie geguckt habe. Also ich habe das damals nicht so auf mich bezogen, aber ich glaube, das ist was man auch unbewusst wahrnehmen kann. Von wegen, was für verschiedene Personen lernen diese Protagonistinnen da so nacheinander kennen. Und wenn ein großer Anteil davon in irgendeiner Form Freaks sind, dann nimmt man das natürlich als Botschaft irgendwie mit. Aber... das stimmt schon. Also zum Beispiel dieser Typ, der nach dem Sex immer sofort duschen geht und nicht eine Minute liegen bleiben kann. Das ist natürlich wirklich extrem und der auch kein Gespräch darüber führen kann, sondern dann gibt es sofort eine Trennung, als Miranda das versucht zu thematisieren. Hm. Oder welcher andere, genau, der auch immer auf keinen Fall darüber reden will, dass er immer zu früh kommt oder so. Ja. Das sind natürlich schon extreme Personen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch immer mal wieder Typen, die so herrlich normal sind und zugänglich und freundlich und also die gibt's ja auch irgendwie, also zumindest, dass die meisten eine Weile lang so nett und freundlich sind und das finde ich persönlich dann wieder so, okay, offensichtlich ist es gar nicht so schwer, irgendwen kennenzulernen und dann muss man gucken, ob er eine Macke hat. Also es gibt so ein gemischtes Bild für mich. Und gab es vielleicht auch damals, aber ich erinnere mich leider nicht genau. Okay. Das stimmt, dass es nicht schwer ist, Leute kennenzulernen, das, also den Eindruck vermittelt die Sendung auf jeden Fall. Also das ist anders, als ich es in der Wirklichkeit erlebe. So in der Wirklichkeit finde ich es schwierig, Menschen zu treffen, die erstmal nett und normal wirken. Aber vielleicht liegt das daran, dass ich in Berlin wohne oder so. Ja, ich glaube, das ist der Grund. Hier ist der SM-Schrank gleich hinter der Tür. Beziehungsweise man geht ja gar nicht zu den Leuten nach Hause. Was dann auch noch so ein Punkt ist, also die Frauendarstellung, die ist interessant. Und wenn wir uns jetzt nochmal irgendwie Carrie anschauen, es gab mal einen Artikel, den ich gelesen habe, ich habe den leider nicht mehr wiedergefunden, vielleicht finde ich den, dann würde ich den in die Shownotes packen, da wurde so die Theorie aufgestellt, dass Carrie und die Mädels eigentlich tatsächlich nur eine Person sind und damit das so ein bisschen abgeflacht ist, damit es nicht so extrem wirkt, haben die diese Persönlichkeit in vier unterschiedliche Charaktere gepackt. So dass es halt Samantha gibt, die permanent irgendwie, ja, flüchtige Bekanntschaften hat, dann aber die Charlotte manchmal rauskommt und dann eine feste Beziehung mit Ehemann und Kindern haben will. Und dann wiederum halt irgendwann auch tatsächlich so diese Miranda irgendwie rausguckt, wo die sagt, ach, ich möchte mich mehr auf mein Business konzentrieren, ich möchte die Powerfrau sein. Und um dann halt wieder zurückzufallen in eine Carrie, die dann sagt, ach, ich möchte eigentlich nur hübsche Kleider und Schuhe kaufen und sonst eigentlich nur an meinem Buch tipseln. Das fand ich interessant. Da kann ich ja total mitgehen. Also muss ich schon wieder sagen, wie bei Büchern. Also und nur so kann ich mich dem vielleicht auch nähern. Also ja, ich zucke schon die ganze Zeit sehr zusammen. Also wie das eben dargestellt wird, eben keine Persönlichkeiten, sondern wie ihr auch gesagt habt, eher Typen. Also ich meine jetzt nicht, das ist ein Typ da an der Haltestelle lehnt, sondern so Typen von Verhaltensweisen oder ja, ihr wisst, was ich meine. Schlimm ist ja, wenn das dann, ja, dass es normal geben soll anscheinend und Freaks, also dass dann da gleich dieses Freak aufkam und zum Beispiel auch irgendwie der Kink von dem einen als Freakshow gesehen wird, wobei das Problem ja nicht sein Kink ist, sondern dass er einfach damit um die Ecke oder aus dem Schrank gefallen kommt, ja, ohne darüber zu sprechen und das passt da irgendwie auf alles andere auch, was bisher genannt wurde, also es passiert ja einfach, Menschen tun Dinge ohne irgendwie darüber zu kommunizieren oder zu inter, agieren. Und das also zu dieser, was ihr eben auf der Männerseite aufgezählt habt und was dann die Frauenseite oder Carrie angeht. Ja, genau, es ist, jede Person ist nämlich nicht einfach nur so und so und ein Typ, sondern trägt vieles in sich. Und diese Lesart würde ich so spitze finden. Leider wird sie kaum spürbar, sondern erst wahrscheinlich, wenn jemand so eine Masterarbeit drüber geschrieben hat. Ich finde das eigentlich schon relativ, also ich weiß nicht, ob wir jetzt gerade dasselbe meinen, ob ich dich richtig verstanden habe, Alex, aber ich finde es schon spürbar, dass Carrie diejenige ist, also dadurch, dass sie ja auch die Erzählerin ist, ist sie diejenige, die die Perspektiven der anderen drei, also ihrer drei Freundinnen, nachvollziehen kann und auch irgendwie legitimiert und so. Und diese drei sind vielleicht tendenziell ein bisschen extrem, aber ich glaube, also Carrie kann so sein wie jede von denen. Sie kann Sehnsucht nach einer monogamen Beziehung haben, sie kann Lust auf Bekanntschaften und Sex haben und sie kann auch sich um sich selbst und ihr Business kümmern wollen, würde ich jetzt mal so sagen, so wie ich Carrie wahrnehme. Also ich nehme sie so wahr, weil sie das ja auch immer so erzählt, wie die anderen sind. Und die anderen sind eher so ein bisschen gegensätzlicher und können einander vielleicht nicht immer verstehen. Aber in Carrie bündelt sich das Ganze vielleicht so, was dann auch wieder, ja, vielleicht einer Zuseherin helfen kann, zu reflektieren, was alles so an unterschiedlichen Dingen in ihr steckt. Wobei ich in dieser Staffel auch den Eindruck hatte, dass die anderen Mädels untereinander ein bisschen die Rollen getauscht haben hier und da. Und das finde ich dann immer sehr interessante Folgen, bei denen die dann aus ihren üblichen Verhaltensmustern so ausbrechen. Also ich kann mich an Charlotte erinnern, die zum Beispiel mit dem Filmstar durchbrennt und komplett un-Charlotte-mäßig sich total demütigt. Oder Samantha in ihrer Langzeitbeziehung mit James, von dem sie dann am Schluss ja sogar immer noch träumt. Nehmen sie sich dann aber trennt. Also, ich vermisse James. Ist, genau. Das ist immer so lustig, wenn die dann aus ihren eigentlich ihnen zugeschriebenen Rollen irgendwie ausbrechen. Ja. Ja. Geil. Charlotte zum Ja. Ja. Ja. Aber das hat mich total an diese Frauen erinnert, die so diese Junggesellenabschiede da feiern und dann, oh mein Gott, ich bin ja so verrückt, oh, guck mal, ich bin so verrückt, oh mein Gott, ich bin so verrückt. Genau, wo man sich immer so gegenseitig bekräftigt, ja, damit es irgendwann eintritt. Die sind ja so verrückt heute, oh mein Gott, wir tragen heute pinke T-Shirts mit Glitzer auf. Oh Gott, sonst würde ich das ja nie tragen. Das wirkt sehr absurd. Nur weil wir das immer tragen, Chris. Für andere Leute ist das ja, ich wollte gerade sagen, guck mal, da war der Absurdstempel. Genau. Und es ist also sich selbst verrückt zu finden, nur weil man ein pinkes, glitzerndes T-Shirt anhat, ist für viele Menschen Realität. Für viele Menschen ist das verrückt, weil sie es normalerweise nicht tun, sondern nur, wenn sie im Vollsuff bei einem Junggesellenabschied unterwegs sind. Also wenn ihr mich jetzt sehen würdet, ich habe jetzt einen Perlenkettenhandgriff und bin total geschockt, was du gerade gesagt hast, dass es solche Menschen tatsächlich in Deutschland gibt, das ist absolut skandalös. Jeder sollte wenigstens ein bisschen Glitzer an sich tragen. Mehr verlange ich doch nicht. Chris vor Bundeskanzler. Er ist leider noch zu jung, sonst würden wir ihn alle wählen, das wissen wir doch. Ich habe mir die Haare so leicht gräulich gefärbt, also vielleicht. Ich dachte bläulich. Das auch, aber das ist ja nur so, dass morgen ist lila dran, daher mal gucken. Ja, man muss halt so ein bisschen variieren. Muss mit der Zeit gehen. Verrückt. Ja, definitiv. Verrücktes Huhn. Da gab es aber noch ein richtig schönes Thema, was die da angeschnitten haben, nämlich in der Folge Mädchen gegen Frauen, also jung gegen alt, das haben die ja, glaube ich, in zwei Folgen thematisiert. Fand ich auch immer sehr interessant, dass zumindest jetzt in den Anfang der 90er dieser Riesengap zwischen 20er und 30er so richtig groß ist. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass das halt so überdramatisiert ist. Und wenn ich dann aber bei Twitter reingucke, was die 20-Jährigen posten, denke ich mir so, oh, okay, ich verstehe es. Ja. Es ist total absurd einerseits, weil man, finde ich, das Gefühl dafür verliert, wie es ist, in den 20ern zu sein, weil man das vielleicht auch ein bisschen anders empfunden hat. Also ich kann jetzt nur von meiner Perspektive ausreden. Wie seht ihr das? Ja, ich finde, also wenn man so ein, also in der Serie zum Beispiel diesen Gap so dargestellt bekommt, da habe ich auch gedacht, mein Gott, ist der Unterschied wirklich so groß? Aber also weil in meiner Lebenswelt 20er und 30er sich vermischen und der Unterschied auch verschwimmt, Aber genau wie in der Serie gibt es auch im echten Leben meiner Erfahrung nach so Momente, wo zu merken ist, doch, da ist ein Unterschied. Wenn ich mich mit dieser Anfang 20-jährigen Frau unterhalte, dann merke ich, die steht vor all dem, was ich in den letzten Jahren gelernt habe. Das fühlt sich doch irgendwie komisch an. Genau, das ist ja das Entscheidende, ja. Also eigentlich ging es doch nur um Erfahrung, oder? Also Lebenserfahrung. Also ich habe da eben noch mal reingeguckt, wenn diese Party eskaliert und diese 20er-Dame, die vorher für Samantha gearbeitet hat, dann in dieser Party völlig überfordert ist. Was ist denn die Überforderung? Irgend so eine überdrehte, anscheinend berauschte Freundin von ihr kommt angerannt und sagt, jemand hat sich am Kaktus gestochen, das irgendwas ist leer und was sollen wir jetzt tun? Also, das ist das Problem. Und alles, was Samantha zur Rettung tun muss, ist zu sagen, Leute, das Feuerwerk hat angefangen, bitte nach draußen gehen. Super Leistung. Ja, vor allem dieser Moment von wegen, oh mein Gott, wir werden alle sterben. Jemand hat sich gepiekst. Das ist so unfassbar absurd. Deswegen finde ich auch irgendwie, einerseits sind diese Themen, die da angerissen werden, also dieser Krieg zwischen Jung und Alt, den es angeblich gibt, den ich so irgendwie nicht wirklich nachvollziehen kann, finde ich einerseits interessant, aber andererseits auch so übertrieben und so überzeichnet, dass es nur noch absurd wirkt. In dieser Szene, die du schon beschrieben hast, ist das halt auch sehr offensichtlich, einfach, dass es, weil sie einfach so relaxed ist und sagt, ach Mädel, das ist doch gar kein Problem, das kriegen wir doch einfach hin. Ja, und der Rest hat wahrscheinlich einfach wieder mit Wesensart, wer bist du, zu tun. Das fand ich viel interessanter, ja. Wenn es irgendwie rumgedreht wird. Dieser Fan, den Carrie dann hat, die ist ja einfach eine ganz andere Type eben. Und das eben, obwohl sie 20 ist. Ja, stimmt. Da war dann der Charakter entscheidender eigentlich als das Alter, in dem die waren. Mhm. Ich find's schön, wie Miranda diesen weiß ich nicht, Clash der Generationen oder so, zusammenfasst in einem Satz, in dem sie sagt, ist ja geil. Das war auch ein Moment, echt. Das ist auch wieder so dieser Punkt, den ich vorhin gemeint habe, wenn man so Frauen sieht, die normalerweise total ernst sind und dann total verrückt und aufgedreht sind. Und Samantha hat diesen Kommentar so schön reingeschoben mit diesem ist ja geil. Vor allem bezogen dann auch auf Charlotte, die sich ja dann so ganz eigenartig aufgeführt hat. Als wäre sie jetzt gerade wieder 27, ne? Ja. Genau. Ja, das ist echt gut. Welchen Punkt ich auch ganz interessant fand, war die Freundschaftsgeschichte mit den Ex. Oh ja. Die wurde ja in der letzten Folge so sehr thematisiert, ob man jetzt mit den Ex tatsächlich noch befreundet sein kann oder ob es überhaupt nicht geht. Also ich habe tatsächlich in meinem Leben noch nie das Problem gehabt, okay, einmal das Problem gehabt, dass ich mich mit einer Ex-Freundin oder mit einem Ex-Freund nicht so wirklich verstanden habe und da der Kontakt so krass abgeschnitten worden ist, dass wir gar keine Kommunikation mehr zugelassen haben. Aber dass dieses Thema also überhaupt aufkam, dass man überhaupt mit dem Ex-Freund gar nicht mehr befreundet sein kann, fand ich irgendwie sehr skurril. Also bei mir ist das auf jeden Fall der Ansatz. Also du willst mit deinen Ex-Freunden nie wieder zusammen irgendwas tun, oder? Ich würde jetzt nicht sagen nie wieder, weil ich mich gerade mit meinem ersten Freund getroffen habe zum ersten Mal seit 20 Jahren, aber das war das erste Mal seit 20 Jahren. Also ja. Ich bin da sehr rigoros. Und dann egal, wie es auseinandergegangen ist. Also ich find's, ja, weiß ich nicht. Es ist halt noch nicht so oft was auseinandergegangen, dass ich da jetzt eine Bandbreite angucken könnte. Und ja, mein letzter Breakup war mit 17. Also vielleicht war ich da auch noch nicht so reif im Umgang mit Breakups. Kann natürlich daran liegen. Aber also prinzipiell finde ich das schon eher schwierig, wieder auf eine Ebene zurückzufinden. Oder also eine neue Ebene zu finden vielleicht mit jemandem. Aber man ist doch so intim gewesen. Also man kennt die Person ja dann nur ein bisschen anders. Also eigentlich müsste das doch das Band irgendwie ein bisschen festigen. Aber es schwingt halt, auch wenn es auseinandergeht. Es schwingt halt immer was mit. Also es schwingt halt immer entweder das Verlassen oder das Verlassenwerden mit oder den Grund für eine Trennung. Also weißt du, wenn es irgendwie jemand Dritten gab, was nicht ging oder jemand hat sich blöd verhalten oder sonst irgendwas und dann willst du einfach mit der Person, weil sie was Blödes getan hat, nicht mehr zu tun haben. Und dann ist es egal, ob du vorher mit der zusammen warst oder nicht. Aber wenn man einfach, es einfach nicht mehr geht zusammen und man sich trotzdem immer noch sehr mag, finde ich, spricht überhaupt nichts dagegen, dass man weiterhin eine Art Beziehung hat, auch wenn es dann keine intime Beziehung mehr ist. Aber das partout dran. Dann halt gesagt worden ist, das geht gar nicht, das fand ich schon sehr verstörend. Finde ich auch irgendwie. Ganz komisch. Aber dann müssen wir doch quasi am Bild bleiben. Also dann, warum geht's denn nicht? Also natürlich nicht, weil wie soll die dann befreundet sein oder wenn sie doch eigentlich was anderes will? Hä? Also das ist doch einfach fake zu sagen, wir sind jetzt Buddies. Ist sie ja nicht, die will ja was anderes. Also kann doch nur scheitern. Und deswegen funktioniert doch die ganze Diskussion, die dann in der Serie oder auch hier erfolgt, nicht für die Serie. Das sind die Entweder du willst, also wenn da die das ja nie gleichzeitig können, da gibt es ja dann nur entweder oder, dann muss ja alles clean und clear sein, bevor sie den Big als Friendship-Freund haben kann. Und das gleiche gilt ja für Miranda und Steve auch, oder? Ich meine, die landen ja auch wieder im Bett, nachdem sie einen freundschaftlichen Abend miteinander verbracht haben. Woran relativ sichtbar ist, dass sie nicht einfach nur Freunde sein möchten. Und da hängt auch so ein bisschen, was ich zu dem Thema denke, ich glaube, es gibt so viele verschiedene Konstellationen von, wie stehen wir zueinander nach einer Beziehung, wie es eben Beziehungen gibt. Und es kann so unterschiedlich sein und die Möglichkeit, dass eine Freundschaft entsteht, kann extrem unterschiedlich gestaltet sein. Aber in den Fällen, die in der Folge nun zu sehen waren, also Miranda und Steve und Carrie und Big, da waren das ja auch Trennungen, die noch nicht so lange her waren. Und das finde ich persönlich auch so ein Ding, wenn man da diesen Impuls hat, wegzulaufen, finde ich hochgradig verständlich, weil man erstmal so jetzt kitschig gesprochen heilen muss, bevor möglicherweise eine Freundschaft denkbar ist. Also so Funkstille und dann mal weitersehen, finde ich eigentlich eine relativ gängige Lösung und auch vernünftig. Also diese Folge hat mich massiv genervt, um jetzt hier einmal rumzustänkern. Und ich hoffe oder denke oder erträume mir, würde es dann heutzutage oder so eine Serie jetzt wieder geben, dass das auch ein bisschen lockerer oder offener wäre, weil da ja einfach total festgemauerte Ideen und Konzepte von Beziehungen hingemauert werden eben und die war schon sehr krass in den Vorstellungen davon, wie man zu sein hat oder wie die Beziehung zu sein hat oder so. Das war schon vielleicht krass. Ist dann auch noch wichtig, so ein kultureller Aspekt, dass ja Friendship im US-amerikanischen Raum in der Kultur etwas anderes bedeutet als das, was wir vielleicht jetzt möglicherweise ja auch nicht uns einig sind, aber also wenn man in Deutschland, im deutschsprachigen Raum sagt, diese Person, mit der Person bin ich befreundet, dann ist das meistens etwas sehr viel Tiefgehenderes, als wenn US-Amerikanerinnen und Amerikaner sagen, it's a friend. Also insofern verstehen wir vielleicht auch nicht alles, was sie mit dieser Folge meinten. Also einfach auch im Sinne von Kontakt halten vielleicht eher. Mhm. Also so, ich adde dich jetzt auf Facebook und dann, das heißt nicht, dass wir schreiben oder uns treffen sozusagen. Ich will nur nicht, dass kein Kontakt mehr besteht. Ja, so diese typischen Bekannten, die man halt hat, die hat man dann mal getroffen und eventuell hat man dann irgendwie hier und da mal die Person mal wieder getroffen und man hat mal einkaufen mit der, aber sonst hat man nicht wirklich was gemacht und das fasst man bei den Amis wahrscheinlich dann auch mehr oder eher als Friendship auf, als wenn wir das jetzt im Deutschen irgendwie als Freund oder Freundin betiteln würden, weil das ja doch ein bisschen inniger ist irgendwie. Umso komischer, dass es dann die Regel gibt, dass man diesen Status nicht erreichen kann mit jemandem, mit dem man zusammen war. Weil das, also, dass man sich mal auf einen Kaffee trifft oder so. Das ginge dann ja vielleicht noch. Naja, es muss ja schon wachsen. Entweder ist es ja an und für sich ganz am Anfang schon so weit, dass man sich so gut versteht, dass sich daraus eine Freundschaft ergibt. Oder man hat irgendwas zusammen erlebt, was daraufhin, worauf man dann halt aufbaut. Oder es muss dann halt über Jahre hinweg irgendwie sich langsam irgendwas aufbauen. Nee. Ich finde auch, das funktioniert nicht so ähnlich, wie sich Jana die Stempel wünscht. Auch hier ist es ja jetzt, oder beziehungsweise auch hier Stempel, das ist ja jetzt auch dieses entweder dies oder das, das ist ja jetzt auch dein persönlicher Stempel und die Serie hat nochmal einen ganz eigenen und irgendwie, jetzt werden wir auch so ganz dill und diskutierend und so weiter. Da fällt mir dann aber wieder die Folge an sich ein, was ich so dann wieder gut an dieser Episode fand, ist, wie sehr die das so slapstick-mäßig aufgebrochen haben an dieser Treppe. erst hoch zu Steph, der Big mal schön drüber stolpern und die Carrie sich toll fühlen, weil er so nervös ist. Ja. Und zurück cruist sie dann gleich mal an drei Tabletts oder keine Ahnung vorbei und stürzt runter und ruft noch irgendwann, die Treppe ist kaputt. Das fand ich wiederum sehr befreiend. Ja. Ja, wobei ich da finde, das ist ein bisschen problematisch, weil er wirkt dann halt so ein bisschen gefasster und so ein bisschen ja, erwachsener und sie ist halt so total hysterisch und kreischt herum und ist halt so dieses typische Frauenbild, die, wenn sie sich darüber aufregt, dann darf sie halt, dann kreischt sie halt herum und ist hysterisch und ja, und er ist dann halt so ein bisschen mehr besonnen und ja. Aber das passiert ihnen ja immer. Das ist ja irgendwie diese Grundlage ihrer Beziehung, dass sie in seiner Gegenwart oder auf das, was er macht, immer so krass reagiert, dass sie dann eigentlich als die hysterische Ziege dasteht. Es sind doch nur Emotionen. Ja, ich wollte gerade sagen, das sagt ihr jetzt. Niemand anders außer euch hat jetzt gesagt, dass die hysterisch ist und herumkreischt und ein Klischee. Wir haben recht. So ist nein, er sagt das ja auch. Er sagt das doch auch. Er macht doch auch immer diese, was eigentlich fast an Gaslighting grenzt oder so, dieses, jetzt reg dich mal nicht so auf und stell dich mal und nicht da so möchtet an, ihr euch mit ihm in eine Reihe stellen? Nein, ganz im Gegenteil. Ich finde doch, ich hasse Big. Ich hasse diese Frau, die sie in seiner Gegenwart wird. Und ich hasse diese Versuche von ihm, irgendwie ihr zu sagen, dass sie falsch fühlt und so. Das ist alles so furchtbar. Deswegen hasse ich diese Beziehung. Hast du dir nicht gerade selber widersprochen? Du hast ihn und dass er immer sagt, sie soll sich nicht aufregen. Und du hast diese Frau, die sie in seiner Gegenwart wird? Ja, vielleicht wird es auch nur so dargestellt. Also ich hasse es, dass sie nicht so sein darf, dass es überhaupt irgendwie negativ dargestellt wird. Aber ich mag die Carrie viel lieber, die mit Aiden zusammen. Sie ist ja so. Also das bedingt sich ja schon. Also er bringt das ja schon auch in ihr hervor. Sie ist sonst nicht so. Ach so, krass drauf. Also ich habe ja genau. Also finde ich schon. Also sie verliert die Kontenance, sie stolpert, sie rastet aus, sie schreit Leute an. Das macht sie sonst nicht. Ja, aber auch nur, weil er sie irgendwie im Dunkeln lässt. Also diese Geschichte mit Frankreich, dass er dann mehrere Monate einfach in Frankreich leben wird. Und dann kommt er wieder und sie freut sich total und dann dreht sie dann auch irgendwann durch und schmeißt irgendwie die Pommes oder Baguette oder was auch immer sie da nicht hatte. Ja, genau, sie hat ja bei McDonald's Sachen geholt, um ihn willkommen zu heißen aus Frankreich. Oh mein Gott. Ich finde, das ist ein klassischer Fall von nicht die Person ist verrückt, sondern das, was sie erlebt, ist verrückt. So dass das, was sie reagiert, wiederum gesund und normal ist, weil das, was ihr passiert mit Big, wirklich grauenvoll ist teilweise. Naja, das merkt man ja auch, dass sie dann zum Psychologen gegangen ist oder zur Beratung oder so und dann wird ihr eigentlich ganz deutlich aufgezeigt, dass sie ein ganz problematisches Männerbeziehungsbild pflegt und dann stellt sie das auch fest und sagt, ich brauche diese Therapie nicht mehr, ich bin ja geheilt oder so oder ignoriere das ganz einfach und mache einfach so weiter. Also das ist schon irgendwie sehr bemerkenswert bei Carrie, dass sie sich so gar nicht weiterentwickelt in dem Punkt. Mir fällt aber schon auch noch ein, also das ist auch die eine Notiz, die ich mir innerlich gemacht habe beim Hören der letzten Rewatch-Folge, also wo ihr genau darüber geredet habt, wie sie ausrastet im Restaurant und auch wie die Folge zu Ende geht. Da habe ich gedacht, ihr versteht Carrie irgendwie nicht so richtig. Ich schon. Das war dann so meine Behauptung, die ich innerlich aufgestellt habe. Denn, also okay, anscheinend sind wir uns einig, Big ist irgendwie schon derjenige, der ihr den Anlass bietet, sich komisch zu verhalten. Das ist nicht, weil sie komisch ist, sondern weil er sie komisch behandelt. Aber es klang für mich so, als fändet ihr es schwer nachzuvollziehen, warum sie sich da in dieser Restaurantszene so sehr aufregt, weil er ihr erzählt hat, dass er jetzt verlobt ist. Und ich finde das eigentlich ziemlich verständlich, denn die Folge, die ich davor gesehen hatte, ach so, das war ja auch die davor, war gar keine andere dazwischen. Die davor ist die Mädchen gegen Frauen mit dieser Cowboy-Party. Ja, und die Frage ist, wo er dann wieder. Ach so, nee, dann war es eine andere, die ich im Kopf hatte. Ich hatte im Kopf das mit der Kirche. Was war denn das noch? Richtig, genau, wo er gesagt hat, er würde sie seiner Mutter vorstellen, wenn es etwas Ernstes ist. Oh ja, das fand ich ganz furchtbar. Die klare Botschaft, ich sehe uns hier nicht. War das nicht das Ende der ersten Staffel? Stimmt, genau, ja, entschuldige, ich vermische Sachen. Aber es geht ja auch irgendwie weiter, dass sie Klamotten bei ihm lassen will und er will das nicht. Ja, genau. Also es ist ja immer das gleiche Muster. Ich finde es. Achso, sorry. Und deswegen verstehe ich ihre Aufregung, weil er eben huch, plötzlich, kurz nach der Trennung von ihr, ist er in der Lage, sich zu verloben. Also ist es, sie hat davor noch daran geglaubt, dass er einfach noch nicht so weit ist. Aber dann ist er verlobt und dann sieht sie, okay, es lag daran, was er in mir gesehen hat. Und dann ist sie extra nochmal verletzt. Und ich finde das super verständlich. Ich würde gerade direkt was anschließen wollen. Es geht doch überhaupt nicht darum, das zu legitimieren oder nicht. Also da wird eine Person gezeigt, die das Gefühl hat, warum auch immer. Und die muss jetzt so handeln. Und genau, und dann ist es ja quasi, wenn man das jetzt mal als bare Münze nimmt, in der Folge auch an niemanden das irgendwie ihr abzusprechen oder zuzusprechen, dass das jetzt total angemessen war, sondern das ist halt so, das ist ja ihre Notwendigkeit gerade zu tun. Ja, ich habe da auch. Wobei durch den Slapstick, finde ich, wird das in der Serie schon nicht ganz ernst genommen. Obwohl es eigentlich aus ihrer Perspektive erzählt wird. Also das ist irgendwie so. Ich finde, es nimmt eine Anspannung raus oder es zeigt eben wie sehr sie, aufgewühlt ist. Dass das, was ihr vorher so leicht fiel und eine Situation, die sie dachte, im Griff zu haben, eben jetzt wie auf dem Kopf gestellt, die Schwerkraft funktioniert nicht mehr. So. Ja. Ich hatte halt nur den Eindruck, dass es da eine Wertung gab. In der Serie oder in dem Podcast? also im Podcast, klar, aber also es ist ja auch irgendwie das Konzept wahrscheinlich und es ist gleichzeitig auch der Punkt, an dem es ja auch für uns als HörerInnen problematisch werden kann. Moment. Genau. Moment. Und einen Satz würde ich gerne noch loswerden. Bei der Big-Sache, so ja, sie verwandelt sich in diese Frau, ist ja natürlich dann auch irgendwie so ein Rollending. Und wenn ihr dann irgendwie Attribute zugeschrieben werden, ist es halt vielleicht, weil sie kontra eine Rolle handelt. Also wird jetzt erwartet, dass sie das hinnimmt oder verarbeitet oder eben mit ihren Freundinnen drüber spricht und sie macht eben dem Luft, was sie gerade fühlt. Und das scheint ja ungewöhnlich zu sein. Aber deswegen ist es nicht. Insert bewertendes Wort. Das ist nicht falsch. Und, aber was ich toll finde, an dieser Stelle. Genau, weil ich ja jetzt auch Kritik übe, was ich übrigens sehr toll finde, dann auch an euch und was dann wieder so riesen Spaß macht, ist ja diese Big-Stachelei. Und ich habe dieses Zitat sogar getwittert, als Nils an irgendeiner Stelle vielleicht sogar in der Episode irgendwie sagt, ich tue Big Unrecht, aber es ist mir egal. sehr großer Spaß. Wir hatten eine Szene mit Charlotte, wo sie auf Powerfrauen stößt, als sie eine Ausstellung geplant hatte. Und das fand ich total interessant, weil diese Powerfrauen sofort als die Powerlesben deklariert worden sind, die Charlotte total interessant fand und irgendwie gefühlt auch interessanter als ihre echten Freunde, in Führungszeichen, aber dann plötzlich total rausgeflogen ist, weil sie ja selbst keine Lesbe war. Und das finde ich halt schon wieder so unfassbar interessant, dass die Frauen, die als Lesben dargestellt werden, so unfassbar männlich rüberkommen, genauso wie das bei Miranda manchmal so ist, und auch so keine Spur von Weiblichkeit darstellen können. Und sie fliegt ja dann irgendwann auch mehr oder weniger auf, weil sie ja halt so dieses Girly Girl, dieses Lipstick-Lesbien-Mädel ist und nicht so diese anzugtragende Frau, die ihre Karriere irgendwie macht. Das fand ich irgendwie sehr irritierend. Ich glaube, ich hatte die damals gar nicht so wahrgenommen. Ich habe auch eine andere Folge gesehen. Ich habe keine dieser Folgen gesehen. Also mich hat das auf jeden Fall bisher verstört. Also ich fand die Darstellung Lesben ziemlich interessant. Ich fand, sie waren auch gar nicht so, es war jetzt nicht so ein krasses Klischee, dem die folgten. Die waren auch alle relativ unterschiedlich in meiner Wahrnehmung. Die hatten alle Anzüge an und waren Power-Karriere-Frauen, die sich für 100.000 Euro, Dollar Bilder kaufen. Einfach nur ja, so. Ja, also für mich hat das halt sofort an Albert erinnert. Und bei Albert ist es auch so, dass alle gleich sind und trotzdem sind alle unterschiedlich. Also alle kommen aus diesem gleichen, weiß nicht, also vielleicht mit Ausnahmen, aber alle leben halt in L.A. und immer scheint die Sonne und sie haben irgendwie, wissen alle, wie man sich anzieht und alle haben Geld, mehr oder weniger. Das hat mich hier auch sehr daran erinnert und trotzdem fand ich schon unterschiedlich dargestellt. Was mich halt ein bisschen, was ich wirklich komisch fand, war, dass es irgendwie so als ein Untergrundnetzwerk dargestellt wurde oder so. Also wie so eine Infrastruktur, die so im Geheimen alles durchzieht. Das fand ich irgendwie faszinierend. Da muss ich mal kurz einhaken. Ich habe damals, als ich nach Frankfurt gezogen bin, eine Dokumentation gesehen über Frauen, die in Frankfurt leben, in diesem Business-Bereich und so. Und die treffen sich dann einmal in der Woche oder im Monat und tauschen sich so ein bisschen aus und pushen sich gegenseitig. Das hat sich sehr, sehr komisch angefühlt und irgendwie nicht so wirklich echt. Und das hat mich wiederum an diese Powerlesben aus Sex and the City erinnert, was ich halt auch so... Hä, verstehe ich nicht. Das verstehe ich auch nicht. Naja, in dieser Dokumentation wurden halt Frauen gezeigt, die halt absolut krass in diesem Frankfurter Netzwerk im Untergrund schlummern und miteinander irgendwie sich gegenseitig pushen. Aber businessmäßig? Also du meinst das, was die Dudes sonst jeden Tag offen im Büro machen, oder? Genau. Aber also in Bezug auf Business? Ja, aber wie so ein Underground-Netzwerk. So wirkte das. Ja, weil es halt nicht Standard in jedem Office vorne rum sein kann, weil da eben nicht sechs von denen in einer Abteilung sind, so wie eben die Dudes. Und deshalb muss man sich gesammelt irgendwo anders treffen, um das zu tun oder so. Klingt sehr schlüssig. Aber das Ganze als so Lesben-Community-Verstrickung darzustellen, finde ich irgendwie sehr eigenartig, weil ich nicht glaube, aha, dass es halt... Ja, da guck mal, das ist ja gleich ein anderer Satz. Du sagst, die Darstellung ist... Ja, ich kann mir das gut so vorstellen, als so eine Gruppe, als Community, als Frau, dass du dann halt dich irgendwie einer Gruppe anschließt, um dann eventuell sich dann auszutauschen, wie man dann karrieretechnisch weiterkommt. Aber da wurde sofort der L-Stempel draufgeklatscht und gesagt, ja, die Lesben, die Business-Lesben aus Frankfurt treffen sich in einer geheimen Gruppe und tauschen sich in ihrer Community aus, fand ich irgendwie sehr eigenartig. Das okay, also kritisierst du eigentlich diese effekthascherische, wie sagt man, das war ein falsches Wort, Berichterstattung und genau. Eben nicht, dass sich da Nein, welche das können Sie alle gerne machen. Und wir sind ja auch eine Community, die sich zum Beispiel im Podcast-Bereich zusammenschließen, egal männlich, weiblich etc. und machen daraus was Gutes. Also das ist nicht verkehrt, das finde ich ja auch alles gut. Nur ich fand es halt lustig, dass halt natürlich die Frankfurter, nicht die Frankfurter Frauen, die sich zusammensetzen, sondern die Frankfurter Business-Lesben. Hallo? Ja, ja klar, da sind wir wieder bei Rollenzuschreibung. Also eine, die als Frau gelesen wird und Platz einnimmt und bossy ist und Verantwortung übernehmen kann und Autorität, bla bla bla. Also alles solche Dinge, die klassisch eben Männer zugeschrieben werden oder als maskulin wahrgenommen werden, passen ja nicht zu einer Frau. Ergo muss sie ja eine unechte Frau sein, also ist sie eine Lesbe. Ja, genau. So funktioniert halt diese Wahrnehmung und Interpretation. Und ich vermute fast, also in meinen Augen und in der Episode, die ich gesehen habe, passiert eigentlich was Ähnliches anfangs auch in der Sex and the City Folge, weil ich dachte die ganze Zeit, warum sind das jetzt die Lesben und übrigens auch, Powerlesben, ich wollte auch mal auf Englisch switchen, was soll das? Ist das jetzt ein überbetontes positives Wort, weil Lesben sonst immer als Kampflesbe auftaucht oder was? Was soll dieses Powerlesbe da eigentlich? Ja. Aber da taucht doch Lesbe nur auf durch Zuschreibung. Also es wird denen doch nur zugeschrieben. Keine Ahnung. Zum Schluss wird ja dann auch, fragt ja die Guru-Lesbe, die Oberlesbe, die das alles so in der Hand hat, weil sie ja so ein riesen Anwesen hat und ja, keine Ahnung. Alpha-Lesbe, super, genau, schönes Wort. Die Alpha-Lesbe geht ja dann irgendwann mal zu Charlotte drüber und meint so, Schätzchen, entweder leckst du Muschi oder du bist raus. Ja, Kontext, worum geht's? Die wollen irgendwo hinfahren oder ja, so. Ja, genau. Also das heißt, da wird was geplant. Das heißt, es ist auch ja so ein Sex in the City Schleier drauf, wie wir können nicht mit Carrie auf Toilette gehen, um zu sehen, es geht um Menstruation. Also was machen die? Vielleicht fahren die auf ein Vögelwochenende. Yay, Vögelwochenende, Sesame, Oh Gott, sorry. Da könnte man ja manche Dinge vorher mal klären, ja. Ja, okay, also wenn man das jetzt unter den Nicht, dass es Aspekt da auf beiden guckt, Seiten klar. Zu Enttäuschungen kommt. Ja, klar. Also wenn das tatsächlich jetzt, wenn wir das mal so in diesen Gesichtspunkt betrachten, dass wenn wir jetzt als Homos irgendwie uns auf ein Wochenende in irgendeiner, keine Ahnung, Landhauswohnung oder Landhaushäuschen begeben, um dann halt die ganze Zeit Orgien zu feiern. Klar, okay, dann willst du da kein Hetero dabei haben, der daneben steht und sagt so, aber ich lutsche keine Schwänze. Darf ich nur noch einen Satz sagen zu, wir sind ja bei diesem strangen Thema von Powerlesben abgeschmiert, was eigentlich ja gar nicht so schlimm ist, aber mir ist noch eine Sache aufgefallen und das würde ich gerne noch unterbringen. Vielleicht erinnert ihr euch dran, da ist irgendwie diese, die in der Galerie rumstehen, die beiden, die dann auch irgendwie hin und her das Bild kaufen, keine Ahnung, und untereinander weiter. Also jedenfalls fragt Charlotte die ja, wie lange die schon zusammen sind und die sagen so, 5 Jahre, aber wir daten gar nicht mehr und ist jetzt nur noch so Friendship-mäßig. So geht das. Und dann dachte ich, guck, es geht aber nur bei den Powerlesben, so, die immer Anzug tragen. Auch. Ist gar nicht so. Ja, nur die haben offene Beziehungen. Nur die haben so einen Flux. Ja, stellen keine Regeln auf. Ja. Guter Punkt. Ja, was ich auch noch ganz interessant fand, war das Thema Sex im Alter. Das war ja diese ganz krasse Szene mit Samantha, die in einer Bar steht und dann von einem Herrn angemacht wird, der vorher bei den Herrn Trump vorbeiguckt oder mit ihnen irgendwie Geschäfte gemacht. Und da ist sie dann ja auch sehr, sehr eigenartig in ihrer Rolle, wo sie dann halt irgendwie von ihrem Sugar Daddy irgendwie Diamanten aufgetischt bekommt und dann freut sie sich total absurd. Samantha unlike. Dieses Kirche. Ja, das fand ich ganz interessant, dass das mal aufgeworfen ist. Und vor allem, wie Carrie da reagiert hat. Das genau nochmal in den Gesichtspunkt, dass das eigentlich nur eine Person ist, dass sie eventuell damit gar nicht klarkommt, dass sie auf ältere Herren steht, die sie so ein bisschen betüdeln und ihr Sachen schenken. Stille, super. Interessiert niemanden. Den letzten Satz habe ich irgendwie nicht verstanden. Carrie hat sie dafür ziemlich, also hatte so kein Verständnis dafür, oder? Weil die Frage war jetzt, hatte sie kein Verständnis für den Altersunterschied oder hatte sie kein Verständnis für die Sugar Daddy-Position? Da kann ich mich gerade nicht mehr so dran erinnern. Auf beides. Ich glaube, noch ein drittes. Sie hatte kein Verständnis dafür, dass die Möglichkeit besteht, diesem drin Mann Sex zu haben. Und dann geht es ja eigentlich darum, dass sie eben ältere Körper oder unsexy finde. Naja, und das Schlimme ist, finde ich, der einzige Punkt, warum das auch mehr oder weniger auseinandergegangen ist, war ja der Hintern von ihm. Und sonst war das ja alles ganz ideal für die. Also sie konnten sich unterhalten, hatten guten Sex miteinander im Dunkeln. Und dann hat sie scheinbar irgendwie das Ganze noch im Hinterkopf gehabt, was Carrie ihr gesagt hat, dass das ja gar nicht geht und der Körper ja so schlimm ist. Und dann sieht sie den Hintern und stellt tatsächlich fest, oh Gott, das ist ja ganz dramatisch und flüchtet dann ja auch. Wo man jetzt auch wieder anfangen könnte, ich meine, es ist ja okay, wenn man dies und das nicht sexy findet, aber dann könnte man sich auch fragen, woher kommt das? Also vielleicht, weil man das auch nie sieht, wird ja nie repräsentiert, man sieht ja immer nur das polierteste, gefotoshoppteste, jüngste Hinterteil ever irgendwo. Ja, also ist ja so wie bei allem, also ganz viele finden ja eklig, wenn, keine Ahnung, die Achseln nicht rasiert sind oder dies und das einfach, weil man es nicht sieht oder erzählt bekommt, dass es nicht geht und nur das eine. Ja, aber es sind auch Leute, die nie auf dem FKK-Strand irgendwie liegen und keine echten Körper sehen oder nie in die Sauna gehen und keine echten Körper sehen und dann nur diese nackten Körper aus den Pornos und Werbereklametafeln sehen. Also dann wundert mich das auch ehrlich gesagt nicht. Also das Verständnis für den Körper muss doch auch ein anderes sein. Ich finde es süß, dass du Pornos vor Werbetafeln gesagt hast. Naja, das wird häufiger konsumiert, glaube ich. Zumal ich dieses Arrangement, was er vorgeschlagen hat, eigentlich erfrischend offenherzig fand für Sex in the City. Also sehr hetero-unlike, ne? Weiß ich nicht, ob das hetero-unlike war. Vor allem, also ich fand es cool, dass er irgendwie sozusagen den Vertrag vorher verhandeln sollte und dass eigentlich allen klar war, um welche Terms es geht und so. Das fand ich ganz interessant. Mhm. Ich fand ihn trotzdem creepy, also so als Typ irgendwie. Und dieses, also diese alte Schule, die er so betont hat, die fand ich wirklich creepy. Also dieses ganze Schmuck präsentieren und Zimmermädchen haben und so dieses Protzen mit dem Reichtum, das fand ich alles sehr unattraktiv. Ja. Was seinen Hintern angeht. Und Carrie ging es auch so. Carrie ging es, glaube ich, mehr, also die fand das eher komisch, diesen Vertrag, glaube ich, oder? Also dieses sich Ja, das ist natürlich auch ein heißes Thema, so, wenn es so ein, sowas hat von sich verkaufen. Ganz komisch irgendwie, dieses Gefühl. Ach so, nee, das fand ich ja eben nicht problematisch. Ich finde es nur, also ich fand nur seinen Charakter dabei komisch. Aber also, dass quasi klar war, zu welchen Terms das passiert und so, das fand ich eher bewundernswert. Nee, ich finde es zwar ein bisschen problematisch, vor allem, weil das dann gleich impliziert, und wenn man jetzt in die reale Welt rüberschwappt, dass halt eigentlich nur solche Beziehungen bestehen, weil der Ältere mehr Geld hat und den Jüngeren irgendwie was ermöglicht oder immer Geld zuschiebt. Das finde ich halt ein bisschen. Also ist es wirklich das Alter, dass da so eine große Rolle spielt, oder wurde das nur in der Folge so dargestellt von Sex and the City? Ist es, also nehmen wir an, da wäre ein jüngerer Typ gewesen, der irgendeinem, weiß ich, sagen wir mal, er hat irgendwie ein Gesicht, das ihn unattraktiv erscheinen lässt, so von Mainstream aus betrachtet, und Samantha hätte ihn nie attraktiv gefunden, wenn er nicht so viel Geld gehabt hätte und ihr dies und das angeboten hätte. Da haben wir ja diese eine Folge mit dem Schildkrötenmann, der so krass Mundgeruch hat, weil er irgendwie so eine Substanz konsumiert, die ihn länger leben lässt, aber dafür auch ewig Single bleibt. Da guckt sie auch drüber hinweg, wie er aussieht und dass er Mundgeruch hat, und stylt ihn ja halt neu. Das ist schon interessant. Es ist allgemein so das Problem bei Samantha, finde ich, dass sie halt vor allem in den ersten beiden Staffeln jetzt sehr, sehr komisch dargestellt wird und nicht die Samantha ist, die man, finde ich, im Hinterkopf immer hat, wenn man über Sex and the City redet. So diese Powerfrau, die ihr eigenes Geschäft auszieht und Karriere macht und halt für sich selbst da ist und nicht irgendwie angewiesen ist auf einen männlichen Part oder überhaupt auf jemanden. Ich war voll enttäuscht, als ich die Folgen nachgeguckt habe, die ich vorher nur aus eurem Podcast kannte. Da hat sich Samantha immer viel toller angehört, als es dann in der Serie ist. Konnte ich gar nicht aushalten. Genau. Du hast Angst, dass die Serie viel schlimmer ist, als wir sie beschreiben. Deswegen habe ich Angst, eure Folgen nachzugucken. Na, bei euch klingt das immer so lustig und unterhaltsam, aber wenn ich die dann in echt gucke und dann denke so, naja, es halt geht so, dann bin ich vielleicht ganz enttäuscht. Jetzt finde ich es nicht so lange total super. Stefan, es hilft, dass die Folgen nicht so lang sind. Absolut. Und man muss natürlich auch sagen, also da können ja die beiden nochmal irgendwie ergänzen, also die Folgen sind problematisch, auch die Darstellungen sind problematisch, aber die sind auch irgendwie schon unterhaltsam, oder? Ja, klar. Nimmt der Stefan nochmal mit euch jetzt so eine Folge auf, die er dann geguckt hat? Dann haben wir es live on tape. Ja, dann muss ich mal so wie der Marcel machen, da komme ich mal vorbei. Mit Cocktails. Ja, sehr gerne. Ja, schon klar. Da bist du auch dabei, gell? Ach, wenn ich eh gerade in Frankfurt bin. Muss ich gerade gibt. Und die Cocktails da liegen. Ach, mein Gott, dann nimmt man so ein, zwei mit. Dann möchte ich aber einen Videopodcast. Wenn ich eine bessere Internetleitung habe, dann machen wir das. Mich würde echt nur mal interessieren, wie Stefan so dann mal auf eine echte Folge Sex and the City reagiert. Ja, müssen wir so eine Reaction-Folge aufnehmen. Ja, genau. Stefan reacts to Sex and the City. Watch, nicht nur rewatch. Ja, abschließend können wir doch eine Sache nochmal festmachen. Und zwar, es kommt ja, oder es wurde zumindest angesagt, dass es einen dritten Film geben wird. Oh no. Ja. Yeah. Jetzt endlich. Aber warte mal, waren die nicht beim ersten Film schon über 50? Na und? Hallo, ist das jetzt Age-Shaming oder was? Wie soll man das jetzt verstehen? Nee, überhaupt nicht, aber sind die Geschichten, die dann erzählt werden, nicht andere? Vielleicht suchen die sich jetzt junge Männer, denen sie dann Colliers präsentieren unter. Das also Stefan, wenn du den zweiten Film geguckt hättest, dann wüsstest du, dass die Geschichte weitergeht, nur dass sich so die Themen so ein bisschen verlagern. Also wie Carrie ja schon in der... ich höre auf. Aber das wäre doch ein super Punkt, um auch das Rewatch irgendwann komplett abzuschließen, ja, wenn stimmt, jetzt der dritte Film dann kommt, dass wir uns dann zusammentreffen und den Film zusammen gucken und darüber podcasten. Okay. Klingt nach einem super Plan. Oh, auch ja, schon, das ist cool. Also wir haben mehrere Jahre wahrscheinlich Zeit, das dann zu planen. Die nutzen wir für den Soundcheck, die Zeit. Ja. Ich sag's echt nie wieder, eine Soundbot. Das ist auch nur für uns lustig, wahrscheinlich. Der Chris bügelt das alles so glatt und macht das so schön und die Hörer denken sich so, wieso lachen die denn über Soundchecks? Das klang doch alles toll, das war alles schön. So soll's doch auch sein. Ja. Ja, dann sind wir, glaube ich, auch am Ende angelangt. Habt ihr noch irgendwas reinzuwerfen zum Abschluss? Ja, jein. Also ich hatte noch einen Gedanken. Ich versuche den kurz zu erzählen. Und zwar, es geht immer noch um die letzte Folge. Also nachdem Carrie sich in dem Restaurant so aufgeregt hatte, dass Big nun verlobt ist, hat sie das ja alles irgendwie in 3-4 Stufen und Gesprächen dann durchgearbeitet und geht am Ende, wenn dieser Verlobungsbrunch vorbei ist, da ja hin. Und ihr habt das so kommentiert, genau, ganz zufällig liegt es auf ihrem Heimweg. Und ihr habt das auch so kommentiert, dass diese Szene so krass drüber ist und dass sie ne, in anderen, also dass sie an diesen Film denkt, wo der Ex eine sehr viel einfachere Frau dann heiratet und sie, die wilde Protagonistin, versteht dann, er kann einfach, sie ist halt fabelhaft, die Kleine, und sie ist halt so wild, dass er sie haben kann, genau. Hubble, sie versteht Hubble und Carrie versteht Big, aber sie muss von ihm hören, dass es halt so kompliziert war mit ihr, so dass sie sich so fühlen kann, und ihr habt das auch so ein kleines bisschen, glaube ich, lächerlich dargestellt. Ach, Carrie, du bist ja so wild mit deinen Locken und deswegen konnte Big nicht bei dir bleiben. Und das stimmt natürlich irgendwie alles, so kann man das sehen. Also es ist auch irgendwie drüber, da stimme ich total zu. Ich dachte auch, wow, was für ein pompöses Ende für die Staffel. Aber ich bin schon wieder in Defense of Carrie, wie vorhin schon. Das scheint ein bisschen deine Rolle zu werden. Ist okay. Wenn ihr euch über sie lustig macht, dann weil ich habe nämlich mal das ist schön, dass ich jetzt so einen Bezug nehmen kann zu den 90ern. Ich habe damals vielleicht in der Bravo Girl oder so. Die habe ich auch gelesen. In so einer Zeitschrift. So einen Tipp gelesen, da ging es darum, wenn du nicht weißt, was dein Schwarm von dir hält, dann musst du nicht denken, dass er dich nicht mag, sondern du darfst, solange du keine Fakten hast, davon ausgehen, dass er dich vielleicht ganz nett findet. Oh Gott. Und das begleitet mich seitdem. Nämlich, wenn man weiß nicht genau, warum Big Carrie nicht mit ihr nichts Ernstes wollte. Und sie wird es vielleicht, also ne, an dem Punkt jedenfalls weiß man es nicht so richtig, aber sie ist in der Lage, sich von ihm ihre Interpretation der Sache bestätigen zu lassen. Ihre Interpretation, die vielleicht irgendwie ein bisschen überkandidelt ist, ist, sie ist zu wild für ihn. Und sie kriegt ihn ja tatsächlich dazu, dass er sagt, ich weiß es nicht, es wurde so kompliziert. Das klingt. Und dann hat sie es bestätigt und das ist einfach heilsam und gut für sie. Und auch wenn es vielleicht nicht den Fakten entspricht, es geht ihr dann besser. Und darum finde ich das eigentlich ganz schön, dass sie für sich da dieses Ende zelebriert. Das klingt aber so ein bisschen nach so einer typischen Stalker-Karriere von wegen, ach, er behandelt mich ja scheiße und ignoriert mich, aber mein Gott, wenn ich dann nachts vor dem Fenster stehe und Lieder singe oder bei ihm einbreche und sich in sein Bett lege, dann liebt er mich irgendwann einmal. Ich muss nur die ganze Zeit präsent sein. Das ist. Hä? Ich weiß nicht, wie du da jetzt drauf gekommen bist. Ja, jetzt in den Punkt. Die Logik. Aus den Artikeln von der Girl, Bravo Girl heraus, von wegen, auch wenn er mich scheiße behandelt und mich nicht versteht, er mag mich dann ja doch noch irgendwie. Nein, da stand nur, wenn du nicht weißt, wie er dich findet. So im Sinne von, er geht in deine Parallelklasse und du hast noch nie mit ihm gesprochen. Aber du schwärmst die ganze Zeit für ihn. So war das. Er weiß noch nicht, er hat dich noch nicht gesehen, aber wenn er dich mal kennenlernt, also so wie ich das halt immer jedes Mal sage, wenn Brad Pitt mich irgendwann mal kennenlernt, dann weiß er sofort, dass ich der Mensch bin, den er immer gesucht hat. Aber das ist doch okay, wenn du das denkst. Ich weiß, dass es so ist. Also denke bis zu dem Augenblick, wo man sich dann begegnet, ist das okay, ja. Ich finde, es steht einem dann vielleicht ein bisschen im Weg bei der tatsächlichen Begegnung. Und aber in der Bravo Girl war es auch ein bisschen neutraler formuliert als das Beispiel jetzt. Sie sagten, du darfst davon ausgehen, dass er dich nett findet. Nicht, dass er dich heiraten will. Vielleicht bin ich ja auch fies zu Carrie, aber ich finde, also dieses Bild, was sie da von sich selber hat, finde ich, das ist halt drüber. Ja. Ich sehe sie so nicht. Ich sehe sie halt nicht als die wilde, unzähmbare Frau. Als diese sich. Und das ist halt. Also das hat fast so Almodovar-Anklänge, dieses Ende. Das ist alles so. Also ich meine, deswegen mag ich es ja auch so. Ich finde es total lustig, aber gleichzeitig sehe ich halt jemandem zu, der sich total selbst verarscht irgendwie. Aber klar, ja. du hast recht, natürlich kann das einfach aus diesem Impuls sein, jetzt Schluss zu machen mit dieser Sache und das abzuschließen. Und dann wählt man so ein theatralisches Ende und erzählt sich selber diese Geschichte und dann ist es gut. Ja, so habe ich das nicht gesehen. Das Ende hatte für mich noch einen ganz anderen Geschmack, um nicht zu sagen Geschmäckle, weil sie will doch einfach nur hören, es war kompliziert, damit sie rumdrehen kann. Die andere ist das Simple Girl. Und das bedeutet ja nicht nur, eben, es war nicht kompliziert, sondern Simple Girl ist halt ein bisschen flacher und so. Und das heißt, ich sehe das nicht als drüber, wie ihr meint, schon wieder überdreht und die hysterische oder weiß ich auch nicht, die wilde, sondern sie will sich nur über die andere stellen, was natürlich nicht minder problematisch ist. Also das junge Ding, das weiß noch gar nicht, was sie erwartet. Ja, so nach dem Motto. Die hat so wenig Format, dass sie eben mit Big nicht aneinander clasht. So. Die hat auch so einen richtig schönen Namen für sie gehabt. Genau. Irgendwas mit ohne Seele. Das Strich mit ohne Seele? Oder so? Oh Gott, das ist so furchtbar. Ohne Seele, das ist echt so, das ist so böse. Ja, vor allem, sie kennt die ja auch nicht einmal. Also sie will die auch gar nicht kennenlernen. Nee. Zumindest an dem Zeitpunkt nicht. Ich glaube, wenn es problematisch ist, was sie macht, was auch immer sie macht, dann ist es halt so ähnlich wie eine Packung Eis auf einmal aufessen. Das ist auch eine Maßnahme, die man ergreifen kann, um etwas noch viel Schlimmeres zu hindern. Aber vom Eis hat man länger was, auf den Hüften zumindest. Ich muss noch was loswerden, was völlig... Ich esse übrigens ganze Packungen Eis, ohne irgendwas zu überwinden zu wollen. Einfach nur, weil ich es liebe, ganze Packungen Eis zu essen. Okay, kleiner Exkurs. Und ich habe noch eine völlig überdrehte Interpretation. mich hat nämlich so irritiert, dass Carrie sich mit diesem Pferd gleichsetzt, von wegen wild und so weiter. Und wenn man das jetzt mal wieder literarisch liest, und kurz ernst annimmt... Okay, also Carrie ist das Pferd, das steht ja auch neben ihr und es soll für das Wilde stehen und ein Pferd treibt sich ja selber an, es ist sein eigenes PS, die eigene Pferdestärke und wo sitzt Natalie, das Strichmännchen, die sitzt in der Bonsenkarre und wird gefahren, also ist das passive Sitzfigürchen quasi. Die ein Accessoire. Die lässt sich transportieren und bewegen und Carrie will eben selbst ihr PS sein, ne? Und das bringen euch Bücher bei, liebe Kinder. Aber in meinen Bilderbüchern kommt das überhaupt nicht so rüber. Ist ja komisch. Dann liest du die Bücher. Ich glaube, ich kaufe jetzt die Sex and the City Bücher. Du meinst die beiden, die ich auch schon habe? Ich meine doch natürlich, wenn ihr andauernd Bücher lest und die so interpretiert. Ich weiß. Auch das erinnert mich an die 90er in meinem Deutsch-LK. Also damals in den 90ern. Dann möchte ich für Staffel 3 bitte ein Sonett über die Staffel. Wenn wir schon bei Deutschunterricht sind. Okay. Ja, zum Abschluss können wir ja nochmal darauf hinweisen, dass wir einen Anrufbeantworter haben, nämlich unter 069-3487-5097 erreicht ihr unseren Anrufbeantworter und wir freuen uns jedes Mal darauf, wenn ihr irgendwelche Kommentare nicht nur zur Rewatch, sondern auch allgemein da lässt. An dieser Stelle sage ich mal an alle, die jetzt gerade mitgemacht haben, nämlich den Stefan, die Alex und die Jana und natürlich auch den Nils, ganz, ganz lieben Dank für die Zeit und für die Mühe, die ihr euch gemacht habt, uns zuzuhören, die Sendung teilweise zu gucken und auch hier mit mir zusammenzusitzen und einen wunderbaren Podcast aufzunehmen. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Spezialsendung auch wieder mit dabei. Klar. Na klar. Das wollte ich auch hören. Wenn ihr jetzt Nein gesagt hättet, dann hätte ich das umgeschnitten. So nebenbei. Nein, hätte ich natürlich nicht gemacht. Sowas. So ein unrealistisches Ja von irgendwem so rein. Sehr gern. Super. Gut. An die Zuhörenden, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Für Kommentare und für Anregungen sind wir natürlich immer gerne zu haben. Entweder natürlich ganz normal unter der einzelnen Folge über Twitter, Facebook, podcast@mainzgas.de oder wie gesagt schon über unseren AB. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss.